nachdem ich letztes Mal schon herzlich willkommen gesagt habe, mache ich heute eine richtige Vorstellungsrunde. Weil ich mache nur ein bisschen professioneller, als es bis jetzt ist. Willkommen bei Nerd, Nerd, Nerd, dem discordianischen Comic-Podcast. Mein Name ist Steffen. Ihr wundert euch vielleicht gerade, dass ich Hallo sage. Ja, Nerd, Nerd, Nerd soll toller werden. Und das schaffe ich natürlich nicht alleine, Nerd, Nerd, Nerd toller zu machen. Deswegen bin ich jetzt an Bord. Deswegen bist du jetzt an Bord. Und gucken wir mal, wer bist du denn? Ich bin Tobias. Ich bin ein Anfänger, was das Comic-Lesen angeht. Wer ist das? Ich bin Maximilian. Ihr kennt mich wahrscheinlich schon. Bisher war ich eigentlich jeder Nerd-Nerd-Nerd-Folge. Ja. Habe ich mal gefehlt? Nee. Also, Max und ich waren bisher Nerd-Nerd-Nerd. Jetzt ist Tobi dabei. Als Ergänzung zur letzten Sendung, zur Nummer 10, machen wir heute nochmal eine kleine Review-Runde. Und zwar gucken wir uns den Stapel an, den wir jetzt beim letzten Gratis-Comic-Tag uns eingesammelt haben, als wir in Köln unterwegs waren. Wir werfen theoretisch nochmal einen Blick auf den Gratis-Comic-Tag und wir fassen unsere Reise nochmal zusammen, die ja auch nicht so ganz problemlos verlaufen ist, wie wir uns das gedacht hatten am Anfang, oder? Wir haben uns das heute so wie folgt gedacht, da wir ja Hefte haben aus dem amerikanischen Free Comic Book Day und natürlich auch aus dem deutschen auch, gucken wir uns zuerst mal den ganzen Stapel an von den deutschen Heften. Wir sind jetzt nicht unbedingt mit der Zielsetzung zum Gratis-Comic-Tag gegangen, alle Hefte zu bekommen. Darum ging es uns nicht. Das wäre ein netter Bonus gewesen. Aber wir haben von 30 Heften 22 tatsächlich zusammenbekommen. Das heißt, wir können ein sehr ausgewogenes Bild von allen Verlagen tatsächlich präsentieren. Und ja, ich weiß gar nicht. Wir fangen mal an bei Attack of Titan. Hat das einer von uns? Ja, das habe ich. Max hat das? Dann erzähl mal. Also Attack of Titan von Attack on Titan, Entschuldigung, genau. Von Shingeki no Kyojin. Gesundheit. Ist ein toller Manga. Ich hab's wirklich sehr genossen, fand ich sehr spannend. Mhm. Teilweise ein bisschen melodramatisch, wo es ganz am Anfang, da ist eine Szene, wo so eine alte Frau merkt, dass ihr Sohn da halt von einem dieser Titanen gefressen wurde und sie beginnt da halt zu trauern und dann die Soundwords gehen so buhu. Das fand ich sehr unpassend, weil es eigentlich ein sehr ernster Moment war. Aber die Geschichte ist auf jeden Fall interessant. Ist absolut gerechtfertigt, der Erfolg, den dieser Manga hat. Okay. Finde, habe ich zumindest den Eindruck von diesen kleinen Ausschnitt aus dem Manga, den ich jetzt gelesen habe. Und ich würde es gerne mal weiterlesen, wenn ich die Zeit dazu hätte. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist da auch ein Anime, gibt's dazu, glaube ich? Ja, ein Anime gibt's mittlerweile. Und das soll auch irgendwie mal als Realverfilmung kommen, haben sie von geredet. Aber das muss von unglaublichen Boom. Kann aber auch sein, dass das. Das machen die Japaner ja durchaus mal gerne, beliebten Manga zu verfilmen. Kann auch sein, dass es ein amerikanischer Film wird. Aber ich habe irgendwas Leuten hören. Kann auch sein, dass das Quatsch ist. Also, ja. Jetzt, wo ich gerade durch den Comicblätter, fällt mir noch was auf. Ich hatte mal, glaube ich, mal im Internet ein paar Scans von Seiten aus dem Manga gelesen. Okay. Und da kam mir die Zeichnung kam mir ganz anders vor. Irgendwie grober und unausgereifter. Das ist hier jetzt noch ganz am Anfang der Serie. Ansonsten hat man es ja durchaus so bei Mangas, dass sich der Zeichenstil im Laufe der Serie noch weiterentwickelt. Das ist üblich fast, ja. Vielleicht haben die halt einfach nur rausgebracht und deshalb sehen die Zeichnungen ein bisschen hübscher aus. Vielleicht irre ich mich aber. Was ich vielleicht denke, ist, da komme ich dann gleich nochmal zu, ich habe auch einen Manga hier noch in meiner Beute, dass hier einfach das einfach daher kommt, weil das Format einfach so aufgeblasen ist. Oh. Da kann ich gleich nochmal was dazu sagen. Stimmt. Ne? Max hat noch kleine Katsuchi. Ja, habe ich nochmal so abgegriffen, weil ich einfach noch mir einen Comic aussuchen wollte. Ja, aber da ist eine süße Katze drauf. Oh, das ist ja ein Bund. Ja, das ist im Bund und das ist auch wirklich sehr schön, weil so in Schwarz-Weiß fände ich sehr vielleicht ein bisschen trist aus, aber diese Farben passen einfach super aus. Oh, die Katze aus. Ist süß. Die ist wirklich süß. Ich habe da mal kurz durchgeblättert und dann, ja, so scheiße kann es nicht sein. Oh nein, ich dachte, das wäre so ein Katzenmanga. Und das ärgert mich ja doch schon wieder, ey. Und es ist bei Carlsen rausgekommen, genauso wie Attack on Titan. Ja, Carlsen. Komisch, hier steht nur Carlsen und bei Attack on Titan steht Carlsen Manga. Ja, weil das kein Manga ist. Wahrscheinlich ist das wirklich ein Comic. Das ist, ich meine, Kleine Katze Chi ist auch bei unter Carlsen Graphic Novel irgendwie erschienen. In diesem Dingens, weil ich habe den Band mal im Comic Planet auch stehen sehen. Das ist ja auch westliche Leserichtung. Und die machen das relativ häufig, dass die japanische Veröffentlichung dann spiegeln und unter Graphic Novel nochmal neu rausbringen. Aber das ist ja echt drollig. Ich dachte ja, komm hier, Katzenmanga mit Schwarz-Weiß hätte ich nicht gehört. Oh, das ist ja süß. Das ist wirklich süß. Also, verflucht. Das ist ja verflucht süß. Ist eine einfache Geschichte. Also dieses kleine Kätzchen verliert seine Familie und wird dann von so einer der Familie Yamato oder so adoptiert. Und muss sich da zurechtfinden und will eigentlich die ganze Zeit wieder nach Hause und. Ist das. Das ist wahrscheinlich keine abgeschlossene. Also zumindest ein abgeschlossenes Kapitel oder. Oder. Ich meine, das wäre. Abenteuer? Weil kommt ja irgendwo an, ne? Kapitel 3 Ende, ja. Also ein Kapitel, oder drei Kapitel? Ja, drei Kapitel. Drei Kapitel, okay. Ja, das ist in Ordnung. Schön Bonusmaterial hinten noch drin, wie es aussieht. Ja, so ein. Hier der Grundriss der Wohnung von der Familie. Das ist ja super drollig mit dem Kätzchen da. Familie Yamada. Und dann habe ich auf jeden Fall schon mal eins von den Heften, was ich nächstes Jahr nochmal jagen muss. Mhm. Oder vielleicht mit ein bisschen Glück noch von Ilona bekomme, wenn ich ganz, ganz lieb bitte, bitte sage. Dann haben wir als nächstes ein Heft, was irgendwie auch wieder nur Max hat. Ja, das ist der Comic Weisen. Okay, das sieht sehr endzeitlich aus. Ein bisschen wie Killzone. Das stimmt. Also bei Weisen geht es darum, dass die Menschheit eine schlimme Attacke von Aliens überlebt hat. Lass mal einen Blick reinwerfen. Okay. Und jetzt gibt es so eine Aktion der Regierung, die sammeln die ganzen Kinder, die dadurch verwaist worden sind und versuchen die dann zu so einer Art Elite-Truppe auszubilden. Also das ist wirklich Weisen im Sinne von Waisenkinder. Ja. Ich hatte gedacht, das wäre irgendwas Japanisches. Weisen! Ist ja auch kein Manga. Nee, Sergio Bonelli. Auf jeden Fall, dann hat man halt hier diese kleine Gruppe von weißen Kindern, die irgendwie alle aus Brasilien kommen und die werden dann einfach in der Wildnis ausgesetzt und müssen dann versuchen zu überleben und zurück zu der Militärbasis zu finden. Und das ist auch wirklich einer der Serien, in der jeder sterben kann. Game of Thrones-Style. Cool, das sind Titten. Oh. Ah ja, da kurz, wo die beiden Kommandeure Sex haben. Warte, dass Max nicht auffällt. Ja, ich finde, konnte man lesen. Wie viel ist da drin? Eine abgeschlossene Geschichte oder auch nur irgendwie so ein Leseproben-Dingsi oder? Das scheint so ungefähr so das erste Kapitel zu sein. Okay. Also, du hast gesagt, du würdest das durchaus auch dann weiterlesen, wenn du mal die Kohle überhättest, sag ich jetzt mal. Ja, wenn ich das nochmal irgendwo sehen würde, bestimmt. Okay. 49 Seiten. Ist das so ein Band? Also ein kleines Heft. 49 Seiten ist so Asterix-Größe, hätte ich jetzt fast gesagt. Also schon ganz ordentlich. So, dann haben wir als nächstes noch ein Band, den du Max hat. Ja, von Nickelodeon kennt mittlerweile eigentlich fast jeder Avatar, der Herr der Elemente. Hier nochmal so ein paar Geschichten, die quer über die Handlung der Serie verteilt sind. Also so kleine Episoden, sehr gut gezeichnet, sehr schön. Was für eine Serie. Ich fand ja Avatar war mit einer der geilsten amerikanischen Trickserien der letzten 10 Jahre. Also ich habe Avatar ja geliebt, tatsächlich. Also dann so coole Charaktere. Ich gebe euch einen Tipp, guckt euch, wenn ihr den noch nicht kennen solltet, nicht den Film an von M. Night Shyamalan Ding Ding Dong. Das ist ganz gruselhaft. Oh ja, der Pebble Dance. Der Pebble Dance. Kommen da auch süße Kätzchen drin vor? Da kommt ein süßer Bär drin vor. Also das ist durchaus ein Band. Also da, also wenn du sagst, sind nur abgeschlossene Geschichten, hast du gesagt? Ja, es sind so kleine abgeschlossene Geschichten. Okay. Jetzt haben wir ein Band, den wieder nur... Nein, Quatsch. Den ich auch habe. Und zwar ist das Gang Ho, auch von Cross Cult. Das ist einer von den Bänden, die ich mir jetzt nicht genauer angeguckt habe. Ich war hinterher nach dem Gratis-Comic-Tag ja noch bei meinen Eltern, wie man in der letzten Sendung auch hören kann. Und mein Vater hat sich den angeguckt und sagte, boah, das sieht gut aus. Optisch ist das wirklich total opulent. Mhm. Von der Geschichte kann ich es nicht sagen. Wie gesagt, ich habe es nicht gelesen. Weil das... Was denn? Da brauchst du eine Lupe zum Lesen. Das hat mein Vater auch gesagt. Oh ja, stimmt. Und das kommt aber tatsächlich daher, und das sieht man auch im Problem bei vielen anderen Comics, die am Gratis-Comic-Tag verteilt wurden. Was suchst du denn da jetzt? Der Bert hat gerade einfach nur. Puh! Hättest du mich einfach mal gucken lassen. Ich wollte dich nicht stören, ich wollte nur gucken. Ja, du hast aber das mit Stören hingekriegt. Das Problem, was du eben bei vielen Gratis Comic Tag Heften hast, ist, dass das Format einfach angepasst wurde an dieses Heftformat. Das ist kleiner als ein US-Heft und wesentlich größer als eine Manga-Seite. Und dementsprechend gibt es eben Sachen, die aufgeblasen worden sind, Sachen, die verkleinert worden sind. Und ich glaube, das hat dieser Leseprobe eigentlich eher geschadet. Und ja, ich sage Leseprobe, weil ich habe extra geguckt, es ist kein abgeschlossenes Kapitel. Es hört einfach irgendwo mittendrin auf. Und da hatte ich dann schon keine große Lust mehr, das überhaupt anzufangen. So von der Zeichnung und von der ganzen Grafik dieses Comics würde ich schon sagen, ja, ist auf jeden Fall ein bisschen anspruchsvoller. Das Setting gefällt mir an sich auch, so ein bisschen so ein endzeitliches Setting mit Jugendlichen, so ein bisschen wie, das gefällt mir das Original nicht an, aber das sind halt alles so Straßenkinder, hätte ich fast gesagt. Ja, genau. Die halt irgendwie versuchen, sich durchzuschlagen. So vom Setting her gefällt mir das, ist, wenn ich das richtig verstanden habe, auch ein deutsches Comic. Und viele Leute haben da wirklich drauf gewartet, zu Recht, wie ich finde. Nur ich habe gedacht, wenn ich nicht mal eine abgeschlossene Geschichte hier kriege, dann lese ich es gar nicht erst, sondern warte dann, ich bin ja angefüttert worden dann auf den fertigen Band, wenn ich mir irgendwann holen möchte. Vor allen Dingen, was ich schlimm fand, die Geschichte, die hier gezeigt wird, kommt auch gar nicht in die Pötte. Okay. Also die Charaktere werden vorgestellt, die Welt werden vorgestellt, aber es passiert einfach nichts. Die kommen in diesen Ort und werden da vorgestellt, treffen so ein paar Personen, aber es passiert irgendwie nichts Dramatisches und ich hätte auch ehrlich gesagt nicht wirklich Lust, den weiterzulesen nach dieser Leseprobe. Okay, weil ich sehe gerade, der erste Band, der hat dann 80 Seiten und hier sind irgendwie 28 drin. Das heißt, du hast nicht mal die Hälfte an Seiten hier drin. Ein sehr, sehr gutes Drittel. Aber das war's dann auch. Da ist es dann irgendwie auch schwer, mal irgendwann dann zum Klimax zu kommen nach dem Motto, oder zu dem Punkt zu kommen, wo wirklich ein Cliffhanger auch sinnvoll ist. Da wäre vielleicht, weiß ich nicht, immer so 8 oder 12 Seiten vielleicht mehr noch mal besser gewesen. Ja. Irgendwie so um den Dreh. Man sieht ja noch nicht mal hier irgendwie die Zombies oder die Mutanten, vor denen die sich da entstetten. Ja, irgendwie sowas ist das. Der hat hier Narben und so von einem Angriff. Die verkleiden sich nur. Ach so. Also ein paar Jugendliche, die denen sich da einen Spaß erlauben. Ja, also ich fand's optisch interessant, hab's dann nicht gelesen, weil ich dachte, komm, wenn du sagst, schon keine abgeschlossene Geschichte kriegst, dann packst du es gar nicht erst an. Ich war ein bisschen enttäuscht einfach, dass man da nicht mal wenigstens irgendwie dann vielleicht noch mal ein paar Bonusseiten bekommen, sondern einfach nur ein sehr ausführliches Interview und so ein bisschen. Das ist also wirklich so ein, da kommen wir später noch mal zu, ein klassisches Werbeheft für ein kommendes Comic, wo ich ganz ehrlich sagen muss, das hätte ich auch ganz gut an der Seite liegen lassen können und dann irgendwie auf eine Review zu warten. Also das ist durchaus auch Material, was sich der Daniel bei der Comic Review noch mal öfter mal anguckt. Das ist genauso dieses Material. Da hätte ich wahrscheinlich da auf die Review gewartet und mir das dann vielleicht hinterher gekauft. Also eins von diesen Fail-Heften, würde ich fast sagen. Inhalt super, aber von der Aufmachung her einfach wirklich viel zu wenig. Richard Löwenherz ist so ein Comic von den beiden, jetzt habe ich gar nicht geschrieben, wer Autor und Zeichner ist. Das steht da vorne drauf, oben über dem Schwert. Ja, Bremo und Bertolucci, aber wer ist davon jetzt Autor und wer ist Zeichner? Meistens ist der erste der Autor und der zweite der Zeichner. Das wusste ich noch nicht. Doch, das ist so. Ja gut, jetzt weiß ich das endlich. Das erleichtert mir das Podcasten in der Zukunft. Auf jeden Fall, Richard Löwenherz ist so ein Comic, der so ein bisschen so in den Stil von dem alten Disney Robin Hood Film gehalten ist. Hatten wir schon festgestellt, ne? Ja, hatten wir schon festgestellt bei unserer Aufnahme damals. Aufnahme zur Tour, genau. Und die Story geht halt über Richard Löwenherz, der in die Kreuzzüge zieht und dann seinem hinterlistigen Bruder John England überlässt. Und es geht halt darum, dass die die Stadt Akkon belagern und im weiteren Verlauf trifft man ein paar andere historische Personen, die da als Tiere neu interpretiert werden, zum Beispiel der Sheriff von Nottingham! Der kommt da erstaunlicherweise nicht drin vor. Oh. Wie ich so gerade sagen wollte, es kommt aber halt auch nicht, ist nicht nur so eine trockene Geschichtsstunde, es kommt so ein weiblicher Charakter vor, Paranoia heißt die. Sehr dummer Name, finde ich. Kommt die aus der Original-Lore? Kennst du dich mit Geschichte ein bisschen besser aus? Nee, die ist auf jeden Fall ein eigener Charakter. Okay. Und die ist halt so eine Spionin von Saladin, die Richard Löwenherz da so ein bisschen um den Finger wickeln soll. Aber es gelingt einfach nicht, weil er halt ein bisschen einfältig ist. Und ein bisschen verpeilt. Auf eine sehr sympathische Art und Weise. Ja, aber ich glaube, so geht's jedem so, der den Comic liest. Da gibt es auch noch so ein bisschen so ein übernatürliches Element, okay. Ein bisschen so Kritik an Glaubenskrieg und ist auf jeden Fall sehr interessant. Das ist wirklich ein Comic, den ich auch weiter verfolgen würde, auf jeden Fall. Wie viel ist da drin? Ist das ein abgeschlossenes Kapitel oder? Das ist, glaube ich, tatsächlich der ganze erste Band. Oh, cool. Teil 1, St. John the Acre. Halt über die Belagerung von Akkon. Was ich hier leider verpasst habe, ist, ich wollte noch mal so ein bisschen den historischen Hintergrund nachgucken, ob das alles so, diese Belagerung auch ungefähr so verlaufen ist, wie ja, die hier in dem Comic beschrieben wird. Ich glaube es schon fast nicht. Ich meine, das hätte jetzt auch den Rahmen hier gesprengt. Ja. Das kannst du ja dann vielleicht, wenn du den zweiten Band hier nochmal holst oder vielleicht das Ganze nochmal reviewen möchtest, gerne nochmal eine regulären Sendung machen. Aber ich glaube, wir sind ja kein Geschichtspodcast, ne? Hm. Lassen wir jetzt mal. Ja. So! Bruno Brasil ist ja so ein Agentencomic. Der kommt in dem Fall von EHPA oder Egmont, je nachdem, wie man sie jetzt nennen möchte. Die können sich da, glaube ich, selber nicht entscheiden. Also zwischen heißt es, glaube ich, Egmont Comic Collection. Das ist ein, na, was ist das? Ein franco-belgischer Agentencomic. Ist auch eine abgeschlossene Geschichte, deswegen fand ich es besonders schön. Der Comic ist irgendwann in den 60er Jahren zum ersten Mal erschienen, ist also schon ein bisschen was älter. Bewegt sich irgendwo so in den Gefilden von James Bond und ist relativ auf Realismus gehalten. Ich fand den relativ spannend, auch wenn man viele Figuren hat, die man natürlich jetzt kennenlernt und dann irgendwie auch sehr viele Wendungen in der Geschichte hat, mit denen man irgendwie klarkommen muss. Ja, es geht im Prinzip irgendwie natürlich wieder gegen Nazis und wie es immer so oft auch ist, dann gegen irgendwelche Altnazis und die dann irgendwie verfolgt werden müssen durch Meer und durch Städte und durch irgendwelche Dschungelgebiete und dann gibt's noch Explosionen und Hubschrauber und Verfolgungsjagden auf Zügen und es ist also alles, was man von einem typischen Agentencomic eigentlich so erwarten würde, nimmt sich da nichts mit James Bond. Er hat dann auch irgendwie so eine hübsches Mädel an der Leine, was er dann irgendwie da am Strand herumführt. Und ich fand es sehr solide gemacht. Ich würde da jetzt nichts weiteres von lesen, so als Einblick in das Programm von EHPA fand ich das sehr schön, dass es sowas auch mal gibt. Ist dem Gratis-Comic-Tag, also auf jeden Fall würdig, weil es ist wirklich ein gratis Comic, das man hier bekommt. Hat Spaß gemacht zu lesen, aber für mich weiter wäre das jetzt etwas. Hat irgendwas von Tim und Struppi gerade durchgeguckt und irgendwie. Ist das nicht sogar von irgendwie... Von Tim und Struppi hat es eigentlich nichts. Ist das nicht irgendwie auch in den Tintin-Magazinen erschienen zum ersten Mal? Ja, ich glaube nicht. Doch, tatsächlich. Ja. In der belgischen Ausgabe des Tintin-Magazins Nummer 11. Ja, also wie gesagt, ist so diese Zeit und dieses Genre halt tatsächlich versteht. Das stimmt sogar. Und ist auch mehrfach schon auf Deutsch erschienen und jetzt unter dem dritten oder vierten Titel jetzt eben der Hai, der zweimal starb. Ist, glaube ich, auch der erste oder zweite Band. Also ich find's als Gratis-Comic finde ich es gut. Ich würde es mir jetzt nicht weiterkaufen, aber hat Spaß gemacht zu lesen. Max? Ich fand's auch nicht schlecht. Also manchmal hatte ich das Problem, dass die Hauptperson ein bisschen so dadurch in den Vordergrund gestellt wurde, dass die andere so ein bisschen unkompetent gestellt wurden. Das wollte ich erst bemängeln, aber dann kommt da auch wieder ein bisschen so Charakterentwicklung ins Spiel. Und das ist ja auch so ein bisschen so dieses Element in diesen Agenten-Comics, dass der Agent James Bond, hat ja auch eine ganze Menge von so einem Superhelden. Er kann ja immer alles, kommt überall raus. Und ich glaube, das ist hier mit dem Bruno Brasil ähnlich. Ja, tatsächlich, der Begleiter von Bruno Brasil lernt dann aber nachher auch dazu, überrascht ihn dann auch. Außer die Frau. Die Frau ist nachher, ich glaube, die wird nachher als Gefangene eingelöst und dann hat sie ihre Rolle in der Geschichte erfüllt. Ja. Ja, das ist aber typisch für die Zeit, der klar. Distress und schmuckes Beiwerk und Entführungsopfer. Ich meine, das hat mich jetzt auch nicht mehr großartig überrascht. Was anderes habe ich dann aber von einem 60er-Jahre-Agenten-Comic aber auch nicht erwartet. Mal ganz ehrlich. Ja. Gut. Stimmt wohl. Nochmal kurz zu James Bond. Der Vergleich zwischen der Figur Bruno Brasil und James Bond ist interessant, weil in Romanen ist es tatsächlich eher so, dass James Bond gar nicht mal so immer das Ass ist und am Ende gefangen genommen wird und irgendwie rausgehauen werden muss und auf die Verstärkung wartet. Das nochmal nur so als Information. Okay. Jetzt kommt Tobi dran, endlich. Ich darf auch was sagen. Er hat nämlich den ersten Band jetzt hier mal für sich. Den habe ich übrigens auch. Lucian Engelhardt aus dem Epsilon Verlag. Da geht mal los. Okay, das heißt auf jeden Fall Lucian Engelhardt auf Teufel komm raus von Saliger und Suski. Suski. Ja, für mich war es tatsächlich nichts. Ist irgendwie so sehr aufgedrückt, der Humor fand ich so. Das war Zeichenstil, ist nicht so meins. Können andere Leute mit sich halt mehr mit anfangen. Ich finde, der Humor ist sehr aufgesetzt und aufgezwungen. Sehr flach, der Humor, ist meiner Meinung nach. Andere Leute, die damit, wie gesagt, vertraut sind, können damit mehr anfangen. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Ich habe es nicht zu Ende gekriegt, weil ich irgendwie ganz schön das Interesse daran verloren habe. Okay. Ich fand's schweinewitzig. Es ist irgendwie, es ist zotig, es ist manchmal wirklich, wie gesagt, platter Humor. Und ich glaube, um wirklich zu verstehen, worum es hier geht, muss man es auch wirklich ganz gelesen zu haben. Ich meine, die Hauptfiguren sind im Prinzip der Teufel, in dem Fall Lucien Engelhardt und ein sprechender Furz. Das sind so die beiden Hauptfiguren. Also ich meine, wer die letzten Folgen gehört hat, der wird wissen, dass das wirklich tatsächlich genau mein Humor ist. Das ist echt armselig, ich weiß, aber es ist so. Und es wird im weiteren Verlauf auch noch schlimmer. Also das, was du gelesen hast, dann wahrscheinlich waren nur die Aufwärmphase. Die Idee hinter Lucien Engelhardt ist wirklich so eine Art, so einen Einseiter-Humor zu haben, auf einer Seite praktisch, wo am Ende der Seite immer auch noch ein Gag steht, aber insgesamt eine komplette Story zu erzählen. Was, und das finde ich besonders schön, hier auch gemacht wurde, hier ist der komplette zweite Band drin. Vier oder fünf Bände, der vier gibt's schon und der fünfte ist in Vorbereitung. Und der zweite ist hier, wie gesagt, komplett drin. Und ich finde das einfach als Gratis-Comic schön. Mein Vater hat sich's angeguckt, der hat auch zwei Seiten gelesen. Ihm war es dann auch zu viel, weil der Humor ist wirklich extrem zotig. Es ist viel Blut und Pipi-Kaka-Humor. Und ich weiß es nicht. Da muss man sich drauf einlassen. Man darf sich selber dann auch nicht zu ernst nehmen. Und es ist halt, weiß ich nicht, man muss sich vorstellen, der Teufel ist irgendwie in der antiken griechischen Mythologie unterwegs und zieht das irgendwie durch den Kakao. Und dann gibt's so ein bisschen Zeitreise-Humor. Und ein sprechender Furz, meine Fresse. Was muss man denn mehr über dieses Comic sagen als einen sprechenden Furz? Das ist toll. Also das ist tatsächlich auch eine Comic-Serie, wo ich mir noch den einen oder anderen Band mal holen würde. Wie gesagt, wenn man sich selber nicht so ernst nimmt und einfach auch mal lachen möchte und auch mit flachem Humor à la Kleines Arschloch irgendwie gut zurechtkommt, dann darf man sich das hier echt mal geben. Kleines Arschloch fand ich eigentlich gut. Mhm. Hat Spaß gemacht, der Film, den habe ich auch schon sehr oft gesehen. Ja, die Frage ist, hast du die Comics gelesen? Nee. Nein, und das ist ja durchaus auch anderes. Und wie gesagt, es ist auch nicht nur platt, also du hast hier eine Seite mit zu Denkmälern und da sind durchaus auch Anspielungen drauf, wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt. Ne? Dann, es ist einfach nur ein lustiger Comic, toll gezeichnet, sehr cartoonig, für Erwachsene natürlich, ist nichts für Kinder, auch wenn es auf den ersten Blick sehr lustig aussieht. Also wenn ihr auf dem gratis Comic-Tag gewesen seid, eure Kinder haben sich das ausgesucht, dann musstet ihr hinterher wahrscheinlich eine Menge erklären. So. Dann habe ich als nächstes, das hat dann keiner außer mir, was ganz lustig ist, da bin ich aber auch schnell mit durch, ist Jommeke, die Gurkenprinzessin, ist auch ein kompletter Band, ist erschienen bei, oder veröffentlicht worden von Stainless Art, ein Verlag, der mir jetzt so aufs Erste gar nichts gesagt hat, ist sowas typisch franco-belgisches von einem belgischen Zeichner, ist auch mit dem Label erschienen, Comics for Kids. Das ist tatsächlich eine Sache, die habe ich nicht zu Ende gelesen, weil das war mir zu kindlich. Das, für Kinder ist das vielleicht noch was anderes. Jommeke und sein bester Kumpel, der sprechende Papagei, oder der Papagei nervt auch. Der Humor ist immer so auf dem Humor. Ich sage das eine, meiner war das andere und wie korrigieren mich dann die ganze Zeit. Und der Witz kommt in den ersten 20 Seiten irgendwie dreimal. Es wiederholt sich einfach auch so, die ganze Art zu erzählen. Das Setting ändert sich, aber die ganze Art zu erzählen wiederholt sich einfach. Ich weiß nicht, wie das für Kinder ist, aber allein durch den Umstand, dass es hier wirklich ein kompletter Band ist, in dem Fall ist es, glaube ich, der sechste Band von 9 Bänden, ist es zumindest ein Gratis-Comic und es sieht auch so aus, als wenn es neue Hefte demnächst mal gibt. Ich finde, also dafür, dass man da mal reingucken durfte, gratis, also kostenlos mehr oder weniger, war es ein guter Einblick, aber das war jetzt nichts, was ich jetzt weiterlesen würde, aber ich war wahrscheinlich auch nicht die Zielgruppe dafür. Lindberg. Mhm. War auf den ersten Blick sah das ganz interessant aus. Ich dachte auch so, okay. Stutzig hätte mich machen müssen, dass das bei Kase Manga erschienen ist. Und das ist genau das, was es ist. Es ist tatsächlich ein Manga. Mhm. Und du sagtest ja eben bei Attack on Titan, dass das in den ersten Bildern, die du gesehen hast, sehr grob gewesen wäre. Der Stil ist relativ detailliert hiervon. Allerdings krankt das so ein bisschen daran, dass die Seiten so hoch hochgezogen wurden auf dieses Gratis Comic Format. Dadurch hast du einfach wirklich große graue Flächen und es ist optisch auch schon sehr schwer zu lesen. Ich habe es gar nicht erst angelesen. Ich habe es aufgemacht, dachte so, wow, gleich werde ich hier erschlagen. Also das ist so eine Sache, ich weiß nicht, das wäre mir wahrscheinlich heute, als jemand, der schon lange keine Mangas mehr regelmäßig liest, wahrscheinlich zu viel und zu laut und ja irgendwie auch zu wild. Das mag jeder für sich auch nochmal anders entscheiden. Irgendwann fangen dann auch die Flugzeuge an, zu Monstern zu werden und dann hat er so ein kleines Flugmonster mit so einem weiß ich nicht, wie nennt man sowas, Steuerwerk als Schwanz und eine Fliegerbrille. Also das ist schon sehr, sehr japanisch, pseudo-westlich angehaucht. War nicht meins. Also an den Zeichnungen selber liegt's nicht, sondern eher an dem aufgeblasenen Format, was einfach dann das schwer lesbar macht für mich. Ja, genau. Magi. Labyrinth of Magic von Shinobu Otaka. Ja. Ist Manga in einem arabischen Szenario. Man hat also die beiden Helden Aladdin, der so ein kleiner Junge ist mit einer Genie-Lampe. Wie heißt der? Aladdin. Oh. Ist sehr einfallsreich. Und dann Alibaba. Das ist auch irgendwie so ein Junge, der irgendwie verschuldet ist. Und die versuchen halt diese komischen Dungeons, die in ihrer Welt überall auftauchen, zu erkunden. Und es ist eine typische Manga-Geschichte. Nach irgendwas wird gesucht, irgendein Ziel angestrebt. So, ja, wir erobern uns unsere Träume. Huhi. Und hat auch einen sehr Manga-typischen Humor. Mhm. Was ich sehr schön fand neben dem Szenario war zunächst der Zeichenstil so. Ja. Ich fand auch die Gestaltung der Charaktere ganz schön. Was mich aber wirklich gestört hat bei diesem Manga war, dass Aladdin irgendwie auf jeder zweiten Seite irgendwie immer so deformt gezeichnet wird. Kennt ihr das? Ja, super so deformt. Super deformt. Ja. Und das fand ich in diesem Manga einfach nur störend. Vor allen Dingen, weil zum Beispiel auch Attack on Titan bringt auch Humor ganz gut rüber, ohne diese ganzen deformt Gesichter und so. Ja. Was nicht heißen wollte, dass ich allgemein gegen sowas bin. Ich habe auch schon gesehen, dass das in Mangas wirklich sehr gut eingesetzt wurde und sehr witzig dann war. Zum Beispiel in Kenshin. Aber hier hat mich das einfach nur gestört. Und ich würde das auch nicht weiterlesen. Ich habe wirklich schon mehrmals versucht, irgendwie diesen Manga eine Chance zu geben und jedes Mal hat es nicht wirklich gereicht, dass ich wirklich damit anfange, das zu verfolgen. Ich habe davon, also vom ersten Kapitel, glaube ich, das allermeiste gelesen in einem Vorschauband von Kaze, den die mal rausgegeben haben. Ich habe ungefähr die gleichen Kritikpunkte wie du. Mhm. Woran ich definitiv einen Kritikpunkt habe, ist, dass es nur unwesentlich mehr Inhalt ist als in diesem Vorschaukapitel, was sie in ihrem, in diesem Präsentationskatalog, den die immer kostenlos rausgeben, alle paar Monate mal, in diesem Kaze-Programm. Es ist wirklich nur unwesentlich mehr. Ich finde Mangas beim Gratis-Comic-Tag immer sehr schwierig, weil so ein abgeschlossener Manga, wo wirklich gesagt wird, okay, wir erzählen ein Kapitel dieser ganzen Geschichte, wo wirklich auch der deutsche Comic-Verlag oder Manga-Verlag sagt, das ist genug, dass wir es in einen Band packen können. Das sind dann meistens so um die 250 Seiten. Und dann hast du eben maximal 30, 40 Seiten im Gratis-Comic-Tag. Das ist für mich eine von diesen typischen Leseproben, wo ich ganz ehrlich sage, so komm, Comic-Verlage, denkt euch bitte was anderes aus, als das, was ihr sowieso schon in euren Vorschau-Magazinen, in euren Vorschau-Katalogen, was der Geier was, sowieso schon präsentiert, dann nochmal zum Gratis-Comic-Tag zu bringen. Ich meine, klar, das Kasemanga, der Verlag heißt Kasemanga, die machen auch nichts anderes. Die machen auch Animes ein bisschen oder ein bisschen viel sogar. Also Kase ist da sehr Anime- und Manga-lastig natürlich. Aber dann hinzugehen, so nach dem Motto, ja komm, wir geben euch hier so ein Häppchen von einem Manga-Buch. Ich finde das immer sehr schwierig. Das wäre dann für mich nicht gratis Comic-Tag oder gratis Manga-Tag, sondern gratis Leseprobentag. Das ist auch eine Kritik, die der gratis Comic-Tag jetzt in letzter Zeit häufiger mal hören musste. Und ich denke auch zu Recht, einfach weil es ist irgendwo eine billige Leseprobe, einfach nur, um das den Leuten schmackhaft zu machen. Dann Tobi mit dem DC-Heft Forever Evil von Panini. Richtig. Da können Max und ich aber auch was zu sagen, weil das haben wir auch schon gelesen. Ja, genau. Okay, das ist halt von Geoff Johns, gezeichnet von David Finch. Bäh. Ja, ich weiß, du bist überhaupt kein Fan von David Finch. Ich bin kein Fan von David Finch. Das ist so abstoßend. Definitiv nicht mehr. Na, ja. Zeichnet sich das so eine Scheiße zusammen. Auf jeden Fall, wenn er Interior Art macht. So, ja, also Covers ist er manchmal ganz okay. Ja. Damals bei The Dark Knight, aber... Ja, es geht im Forever Evil eigentlich grundsätzlich erstmal darum, dass das Crime Syndicate von Erde 3 die Erde übernimmt und wie verschiedene Charaktere darauf reagieren oder damit irgendwie zu tun haben. Max und ich hatten das ja schon gelesen, als Forever Evil im letzten Jahr gestartet ist. Genau. Wir werden es auch noch lesen, wenn Forever Evil nächstes Jahr endlich abgeschlossen wird. nächste Woche ist, glaube ich, zu Ende. Das zieht sich ein bisschen hin. Am 21. Mai mit, ich glaube, 8 Wochen Verspätung oder sowas. Wir werden Forever Evil, aber wenn es durchgelaufen ist, auch nochmal in einer Extrasendung besprechen. Ne? Da haben wir schon drüber geredet. Das sollten wir machen. Das heißt, wir werden da jetzt mal nicht so viel drüber sagen, aber Tobi kann einfach mal sagen, wie er dieses erste Heft fand. Ich fand das Comic cool. Hat mir Spaß gemacht. Ich kannte aber weitem noch nicht alle von den Schurken, die jetzt darin vorkamen. Aber halt ein paar. Ich wusste, wer die Crime Syndicate... Wie ist das nochmal? Das Crime Syndicate. Crime Syndicate heißt, wer es ist. Hat mir Spaß gemacht und ich freue mich, wenn das dann in Deutschland... Also ich werde es mir in Deutschland dann durchlesen und so. Ist ja demnächst soweit. Ja. Gut. Wie fandest du die Zeichnung? Einfach nur einmal noch mal eine andere Meinung zu bekommen, weil Max und ich mögen ihn ja nun nicht. Ich hätte soweit kein Problem. Ich fand ihn... Das würde mich jetzt nicht vom Lesen abhalten. Ja, also ich finde David Finch einfach extrem hässlich. Also ich finde auch... Ich fand es lächerlich, dass sie den für so einen dicken Event, tatsächlich den ersten großen New 52-Event, dass sie da tatsächlich David Finch genommen haben und nicht irgendwie, weiß ich nicht, Rex Morales oder Jim Lee oder keine Ahnung. Weil länger als David Finch kann Jim Lee auch nicht brauchen, um so ein Heft zu zeichnen. Infinity, das haben wir, glaube ich, alle tatsächlich. Da können wir aber eigentlich auch mal eben schnell drüber gehen. Ja. Das ist im Prinzip das Free Comic Book Day von Marvel aus dem letzten Jahr. Und ist, ja, wenn man so möchte, die Einleitung zu dem Event. Ich habe jetzt von den Avengers von Marvel Now noch nicht allzu viel gelesen. Ich glaube, wir beide hatten die ersten 6 Bände gelesen. Ne? Die ersten 6 Hefte. Also den ersten, weiß nicht, warst du damit schon durch? Nee, ich habe das jetzt zu Hause. Den ersten 6 Hefte habe ich davon gelesen, von 2012, glaube ich, von Avengers. Und ich finde die Neuausrichtung in Richtung Weltraum eigentlich ziemlich cool. Ich finde es ein bisschen seltsam, dass so spät nach dem Start von Infinity in Deutschland diese Einleitung erst veröffentlicht wird. Also finde ich als Prelude, wenn man so möchte, in diesem Gratis-Comic-Heft, ein bisschen spät, weil der Event selber läuft irgendwie schon seit Anfang oder Mitte April und der ganze Prelude irgendwie schon in Bänden oder in Heften von den Avengers irgendwo ab Januar schon. Und da jetzt erst mit diesem Free Comic Book Day um die Ecke zu kommen, obwohl das eigentlich angebracht wäre, das früher zu bringen, finde ich wirklich ein bisschen spät, hätte man sich vielleicht nochmal was anderes überlegen können oder das zeitlich irgendwie anders timen können mit der Veröffentlichung. Aber da steckst du ja nicht drin bei Panini, die machen ja sowieso, was sie wollen. Zeichnung finde ich gut. Oh ja. Also das ist optisch absolut imposant. Es sind viele neue Charaktere drin, die eben aus dem neuen Avengers Run kommen. Jetzt seit Marvel Now. Die ganze Welt wird da nochmal ganz anders erklärt. Thanos spielt eine große Rolle auch in diesem Infinity Event. Mhm. Was man dann auch im nächsten oder nee, in Guardians of the Galaxy nochmal stärker sehen wird, weil er da ja auch eine große Rolle spielen wird. Das heißt, man geht natürlich dann auch in den Comics stärker auf solche Figuren ein, ist klar. Erinnert mich allgemein sehr an das Marvel-Film-Universum. Ja, stimmt. Auch mit diesem Herold von Thanos da, der dann auch in Avengers zu sehen war. Mhm, genau. Und die Skrulls, die ja das Gegenstück zu den Chitauri aus dem Film sind, ja, hier in diesem 616-Universum. Ja, das sind so ein paar verschränkelte Skrulls, die dann noch irgendwie, die Szene ist auch sau lustig, wie da irgendwie in der Küche sitzen und Pizza und Bier zu sich nehmen und dann im nächsten Schritt dann sich irgendwie zurückverwandeln und dann immer noch genauso sitzen. Also diese Szene. Das gleiche hatte man auch bei den Ultimates, dass die Chitauri sich als Menschen getarnt haben und Black Widow und Hawkeye gehen da einfach nur durch und knallen die ab. Man sieht die eigentlich nie, wie die wirklich aussehen, nur immer so getarnt als Menschen. Deshalb sieht es einfach aus, als würden die da Amok laufen. Ich finde auch lustig, dass die Katze auch so ein Skrull ist. Das ist tatsächlich? Ja, guck mal, da sitzen ja 5 Leute am Tisch hinterher. Wo ist die Katze? Die Katze sitzt hinter dem Dick mit der Glatze. Und das dann hinterher, der Skrull sitzt dann auf dieser Stuhlkante noch drauf. Das ist so ein Schreien lustig. Aber ich hatte das Heft letztes Jahr schon gelesen zum amerikanischen Free Comic Book Day. Und ich finde es also wirklich ein schönes Heft. Dafür, dass man es einfach umsonst mitgibt, ist im Prinzip das, was DC dieses Jahr gemacht hat. Da kommen wir dann gleich nochmal zu. Max, Max kommt jetzt mit Pokémon von Panini in den Ja, Fall. Pokémon Schwarz und Weiß. Ja, hat mir jetzt nicht so super gefallen. Beginnt so ziemlich wie jedes Pokémon-Spiel. Da ist ein Junge und zwei andere und zwei Mädchen. War das eine andere Mädchen? Oder ja, das eine ist Sharon, das ist ein Junge und das andere ist müsste Bianca Bell oder wie sie immer auch heißt. Ich kenne die auch nur aus den Pokémon-Karten. Ja, auf jeden Fall drei junge Trainer, die ihr erstes Pokémon bekommen von dem diesmal weiblichen Professor. Und da der Professor zu faul ist, den wirklich persönlich das Pokémon zu überreichen und einen Lieferservice engagiert, geht alles irgendwie zu Bruch und Chaos entsteht. Die Pokémon kloppen sich untereinander und bevor da überhaupt irgendwie ein vernünftiger Plot entstehen kann, ist die Geschichte auch schon wieder vorbei. Mhm. In diesem Heft hat mich jetzt nicht so überzeugt. Da spiele ich lieber ein Pokémon-Spiel, als mir wirklich sowas durchzulesen. Vielleicht für die Leute, die wirklich so sehr große Pokémon-Fans sind und alle möglichen Spiele gespielt haben und vielleicht auch noch das Kartenspiel, ist das vielleicht ganz interessant. Aber für mich ist das einfach nichts. Ich finde den Band eine krasse Frechheit, weil Panini da ganz einfach hingeht und sagt, komm, wir nutzen das aus, was momentan so ein Hype wieder besteht seit den Spielen. Ich habe hier den ersten Band des Pokémon-Mangas, der ist letzten Oktober, glaube ich, rausgekommen. Aus diesem ersten Band sind in dem gratis Comic-Heft, weiß ich nicht, so 20, 30, 40 Seiten sein. Der erste Band geht da noch ein bisschen weiter, aber auch nicht viel. Das war auch schon nur noch eine Leseprobe für 2,99, einfach um zu gucken, ob der Manga sich verkaufen lässt. Und ja, er hat sich gut verkauft. Ilona hat gesagt, der war ruckzuck weggekauft und die hätte noch 20 Hefte davon verkaufen können. Hm. Und also der ist super angekommen. Und da einfach hinzugehen und zu sagen, komm, wir machen da noch ein bisschen Werbung für, verkauft sich ja noch nicht gut genug. Und dann, wir müssen noch ein bisschen mehr Geld verdienen mit irgendwelchen alten Pokémon-Geschichten, weil die sind ja wirklich verhältnismäßig alt. So mindestens 2-3 Jährchen auch in der Spielkontinuität. Und das nochmal als gratis Heft zu machen, finde ich eine grobe Frechheit, wo man das dann hinterher ja so, vorher schon mal als günstige Leseprobe zum Einsteigen oder zum Reinschnuppern mehr oder weniger schon vorher rausgebracht hat und das auch noch ein halbes, dreiviertel Jahr zurückliegt. Also da hat sich Panini absolut nicht mit Ruhm bekleckert. Also Cody in Kansas ist so ein kleiner Kriminalcomic, der ganz in schwarz-weiß gehalten sind. Mhm. Es geht um so einen Schriftsteller, der einen realen Kriminalfall in einen Roman umsetzen will. Die Person Capote, Truman Capote ist hier ein Begriff, oder? Leider nicht. Das war ein Journalist, der in den, oh Gott, 70ern, kommt das hin mit der Zeit, 60er, 70er Jahren, der hat irgendwie Breakfast at Tiffany's geschrieben. 1959. Das ist früher sogar schon. Ja, 50er, 60er dann in dem Fall. Ja. Und der hat im Prinzip so den ersten realen Roman geschrieben, also an den ersten realitätsbeschreibenden Roman, wenn man so möchte, also ein neues Genre erfunden. Ja. Ich empfehle in dem Fall einfach mal zu gucken, den Film Capote mit, es fällt mir der Name von dem Dicken aus, der neulich auch gestorben, Philip Seymour Hoffman als Capote. Fantastischer Film, super Philip Seymour Hoffman, leider viel zu früh verstorben. Jo, und noch ein anderer bekannter Autor ist hier drin, nämlich Harper Lee, der Wer die Nachtigall stört, geschrieben hat. Genau. To Kill a Mockingbird, ne? Auf Englisch. Ich glaube, ja. Weil ich kannte das erst nur unter diesem Namen. Ja. Passiert noch nicht halt viel. Man sieht die Charaktere ein bisschen miteinander interagieren. Endet dann, glaube ich, auch wieder sehr ziemlich abrupt. Da ich nicht so wirklich auf Kriminalgeschichten stehe, ist das nichts für mich. Aber wer Krimis liest, zum Beispiel meine Tante, den könnte ich das prima schenken. Ich weiß nicht, du hast Capote nicht gesehen mit Philip Seymour Hoffman, ne? Ne. Gut, da würde ich dir aber auch nochmal empfehlen. Ja, das notiere ich mir. Ja. Dann war da noch ein anderer Band auf der Rückseite drauf. Ja, oder? Genau. Die Sternbande. Auch wieder eine Geschichte, die reale Begegnisse beschreibt. Also in Palästina gibt es so eine jüdische Widerstandsorganisation, die da halt Anschläge verübt. Und diese Geschichte fand ich deutlich interessanter, weil ich ja auch so ein bisschen so ein Geschichtsnerd bin. Ja. Und ist einfach auch, wie die schon im Vorwort sagen, ein Teil der Geschichte dieses Landes, den man so nicht so kennt, nach diesen ganzen Nahostkrisen, von denen man heute hört. Und da könnte ich mir wirklich vielleicht mir mal vorstellen, dass ich da nochmal weiterlese, wenn ich das irgendwo entdecke. Ja. Ähnlich wie bei Weisen. Okay. Fand ich ziemlich interessant eigentlich. Den Zeichenstil auch schön, alles in Schwarz-Weiß. Und endet sogar mit einem einigermaßen interessanten Cliffhanger. Der diesjährige Band von den Simpsons. Erzähl du mal einfach. Ja, es kommt von Bongo Comics. Ist auch hier angezeichnet mit Comics für Kids. Juhu! Ja, die erste Geschichte ist so eine Geschichte über Krusty der Clown. Dann ist noch eine ganz kleine Geschichte mit Maggie dabei, wie Maggie die ganze Simpsons-Welt so erlebt. Und die letzte Geschichte hat mir am besten gefallen. Da ging es halt um drei alternative Versionen von Bart als Superman. Ach, als Superheld meine ich. Ja. Einmal als Bartman. Dann haben wir noch den Törtchen Boy und Stretch Dude. Stretch Dude, aus dieser einen Halloween-Folge Stretch Dude und Clubber Girl. Ja, und die drei nennen sich einfach die Liga der außergewöhnlichen Barts. Genau. Und die drei werden von Sideshow Bob gerufen, um den bösen Bart aufzuhalten. Bösen König Bart. Was ich, also ich fand das Heft auch in Ordnung. Was ich ein bisschen bemängele, ist halt, dass alte Geschichten sind, die man einfach neu zusammengestellt hat. Das sieht man dann auch im diesjährigen amerikanischen Heft. Also ich kannte jede Geschichte aus diesem Buch schon. Aber ich denke, wenn ein Kind diesen Comic sich in die Hand nimmt, was jetzt, oder ein Kind, muss man ja, ein Jugendlicher oder sowas, diesen Band in die Hand nimmt und die Geschichte jetzt noch nicht so gut kennt wie ein regelmäßiger Simpsons-Leser, der ich eigentlich auch nicht mehr bin, aber so hier und da mal ein Simpsons-Comic. Und diese Superhelden-Geschichte ist relativ alt, also die kommt aus einem älteren Superhelden-Heft von denen. Das ist aber eindeutig nicht Panini anzukreiden, sondern die wiederholen einfach nur die Gratis-Comic-Hefte von Bongo in dem jeweils nächsten Jahr. Ich finde die Auswahl aber schön, die hier drin ist. Die Geschichten sind durchweg alle lustig. Ist halt so ein guter Querschnitt durch alle Simpsons Comic-Serien, die bei Bongo so laufen. Weiß ich nicht, wenn man jetzt kein regelmäßiger Simpsons-Leser ist und eben nicht die Simpsons-Comics sammelt, dann wird einem vielleicht eine zweite Geschichte bekannt vorkommen, aber da kann man hiermit nichts falsch machen. Mir hat's gefallen. Ja, fand ich allerdings auch gut. Dann habe ich noch einen Band, den ich habe in dem Fall. Und zwar ist das von Marvel Kinderland. Da geht's grob darum, um das Aufwachsen von Kindern in der DDR. Und das ist besonders spannend, wenn man, so wie ich, ungefähr zur gleichen Zeit, also Marvel scheint ein bisschen älter zu sein als ich, oder der Charakter in diesem Buch scheint ein bisschen älter zu sein als ich. Ich bin aber auch so in den 80ern geboren, ich bin im Westen aufgewachsen. Und dann zu sehen, wie sind die Kinder im Osten aufgewachsen, wie war das für die mit Freizeitbeschäftigung, womit konnten die sich ihre Zeit vertreiben, auch so die ersten russischen LCD-Spiele, die man hier sieht, dieses Nupagadi, wo es im Prinzip darum geht, dass der Fuchs die Eier klaut, in dem Fall, der Wolf, Entschuldigung, und es wird halt eine spannende Geschichte erzählt über Kinder kurz vor der Wende praktisch. Von der Zeichnung her mag es einem auf den ersten Blick ein bisschen skizzenhaft und karikaturhaft erscheinen. Es ist halt sehr, jetzt nicht unbedingt realistisch gezeichnet, also die Charaktere sind stark verzerrt, aber was mich dabei immer erstaunt, ist, dass man sowas, ich will jetzt nicht abwertend was sagen, aber sehr krickelig zeichnet im Prinzip, das trotzdem hinschafft, dass die Charaktere von Pendel zu Pendel immer noch erkennbar bleiben. Das ist leider auch nur eine Leseprobe von einem ungefähr 240 Seiten langen Band. In dem Fall muss ich aber ganz ehrlich sagen, habe ich durchaus Interesse, das Ding mal ganz zu lesen und mir tatsächlich auch zu kaufen. Ich habe das, als wir unterwegs waren in Köln, auch das ein oder andere Mal in Comicshops oder in Buchhandlungen stehen sehen. Und ich denke, dass das durchaus ein Comic ist, den ich mir irgendwann auch mal in den Schrank stellen möchte. Terry Moore, Strangers in Paradise. Als ich zum ersten Mal diesen Comic aufgemacht habe, habe ich mir, und die Einleitung so ein bisschen gelesen habe, habe ich mir gedacht, wieso habe ich mir diesen Comic geholt? Das ist eigentlich überhaupt nichts für mich. Okay. Dann habe ich aber tatsächlich angefangen, das zu lesen, und ich wurde erstaunlich gut dadurch unterhalten. Ja. Also ist so eine Geschichte über so zwei Mädels oder so, die dann auf und Beziehungen und ist alles ganz verrückt und lustig und ein bisschen sehr tragisch. Erotisch. Bisschen tragisch, erotisch. Ja, tragisch, erotisch, ja, sehr verrückt, ein totales Wechselbalg der Gefühle. Ich würde es nicht weiter verfolgen, aber okay. Wer ist ein Comic, den man durchaus jeden Mal in die Hand drücken kann. Vor allen Dingen, der solche Serien guckt. Ist, glaube ich, eine Adaption von einer Serie, oder? Ich schaue sowas überhaupt nicht sonst. Ich meine, dass das tatsächlich eine originale Comicserie ist. Ja. Das Heft ist erstmal insofern besonders, weil das Heft in Farbe ist, wohingegen Strangers in Strangers in Paradise, schwer zu sagen, komplett in Schwarz-Weiß gehalten ist. Dementsprechend ist dieses erste Kapitel, was man hier in dem Heft bekommt, auch durchaus was Besonderes. Wird also für Comicsammler oder für Freunde der Serie selber vielleicht nochmal was Besonderes sein. Ich hatte davon gelegentlich mal was gehört und konnte mir da nie was unter vorstellen. Ich wäre jetzt durchaus geneigt, das fertig zu lesen, weil ich die Charaktere so drollig finde. Ich mag Kachu, weil so, die hat einfach bei mir einen bleibenden Eindruck hinterlassen, als sie morgens aufwacht und den Wecker erschießt. Das ist einfach wirklich, die Frau ist so dermaßen durcheinander. Hat auch wohl so ein kleines Fable für die Hauptfigur Francine. Kommt auch zu einem kleinen erotischen Techtelmechtel, so ein kleines, so eine kleine Begebenheit zwischen den beiden Figuren. Stimmt. Wo sie sich hinterher auch so ein bisschen fragt, warum. Dann gibt es die nächste Begegnung mit Kachu, wo sie einfach ein benutztes Tampon in die Hand von so einer Skulptur legt. Wo ich auch gedacht habe, was ist mit der Frau los? Erinnert mich irgendwie an die eine Chickse aus Dragon Ball. An Shampoo. Oder welche meinst du? Die immer niesen muss und sich verwandelt. Ja, ja. Hieß du so? Hieß Shampoo. Ja, so von der Rabiatheit, hätte ich fast gesagt. Ja. Ich finde es toll gezeichnet, ich mag Terry Moore gerne. Ist sehr viel Erotik drin, also auch definitiv für Erwachsene. Aber auch sehr viel Tragisches und sehr viel, wo man mit den Leuten einfach mit, so Slice of Life, hätte ich jetzt fast gesagt. Also nicht so diese Superhelden-Gedöns, sondern du siehst einfach wirklich die Beziehungen der einzelnen Figuren. Allerdings ist da so ein finanzieller Widerstand dazwischen, weil das sind ist abgeschlossen in 6 Bänden. Okay. Ist noch nicht ganz fertig veröffentlicht in Deutschland, aber auf Englisch glaube ich inzwischen schon komplett raus. Und jeder Band schlägt dann irgendwie so mit 17, also knapp 20 Euro so zu Buche und dann natürlich zu sagen, so ja, sich da irgendwie auf die Zeit dann daran zu binden, wäre vielleicht ein bisschen viel, aber das wäre jetzt durchaus auch eine Art von Leseprobe, weil du hast einfach wirklich die erste abgeschlossene Geschichte, wo ich sagen würde, okay, ich gucke mir das hinterher nochmal an. Dann geht's weiter mit, ich glaube, du hattest das Elfen. Ja. Aus dem Splitter Verlag. Jo, Elfen. Die ist auch tatsächlich ein ganzer Band, glaube ich. Der weiße Elfe mit der, die Weißelfe mit der schwarzen Seele. Was ich gerade ein komischer Titel finde, weil es geht um einen Kerl. Ist eine Geschichte über einen Elfen in einem relativ generischen Fantasy-Szenario. Okay, waren das jetzt die Elfen, über die du dich mal lustig gemacht hättest, von wegen Blauelfen und ja, genau, das ist der erste Band. Okay. Die Blauelfen oder keine Ahnung. Ja. Frage ich mich, wieso man die nicht einfach irgendwie Eiselfen oder so genannt hat. Oder Schlümpfe. Ja, also die Geschichte kam mir zuerst ziemlich langatmig vor, ja. Wirklich Fahrt auf, bekommt die eigentlich erst so in der Mitte beziehungsweise zum Ende hin, hat dann aber ein durchaus interessantes Ende, aber ich wäre jetzt nicht dazu verleitet, die Geschichte, auch wenn die ganz hübsch gezeichnet ist, nochmal weiter zu lesen, weil meine große Fantasy-Phase ist vorbei, größtenteils, und wenn ich mir jetzt noch irgendwie so einen Comic in den Genre wirklich verfolgen würde, wäre es wirklich, was das nochmal eine Stufe cleverer ist, nochmal eine Stufe witziger, wie zum Beispiel der Dungeons and Dragons Comics, und wo ich auch Hoffnung habe, dass das wirklich gut wird, ist gerade der Witcher Comic von Dark Horse. Ja, hast du ja mitbestellt. Ja, wie gesagt, genau. Mit Elric, hattest du Elric nochmal angepeilt, ist ja auch momentan bei Splitter am Erscheinen da. Ich glaube, die Elric-Sage, die in diesen Bänden rauskommt im Moment, würde ich mir nicht kaufen, okay. Weil das läuft auch, glaube ich, immer so darauf hinaus. Irgendwie die Geschichten, die immer in diesen Alben rauskommen, die irgendwas haben die immer gemeinsam. Immer diese bisschen lange Erzählweise. Das ist halt nicht so, wie man, wenn man so ein amerikanisches Comic-Heft sich kauft. Das ist was anderes. Das heißt, für dich passt Elric besser in so einen amerikanischen, so wie damals die Sachen, die bei Boom erschienen sind, dieses The Balance Lost oder damals das bei DC das? Ja, das fand ich gut. Rabbids vom Verlag Toonfish. Ist ein Imprint von Splitter in dem Fall. Okay. Das ist so ein One-Page-Humor. Ja. Auf jeder Seite irgendwie. Der eine oder andere ist ganz gut. Ein paar davon sind auch sehr Kinderwitze tatsächlich so. Ich meine, war eigentlich immer witzig, mal reinzugucken. Ich habe da auch kurz reingeguckt. Ich finde, die Zeichnungen sind ganz niedlich irgendwie. Ich habe die Serie mal gesehen im Fernsehen, die kannst du nicht aushalten, weil sie sich gegenseitig so. Ja, die sagen immer. Das kannst du nicht am Kopf haben, diese Viecher. Warum da so ein Hype über diese Viecher vor ein paar Jahren entstanden ist, kann ich überhaupt nicht kapieren, weil die kommen ja aus diesem Rayman-Universum. Und Rayman ist wenigstens noch ein Charakter und diese Rabbits haben es irgendwie geschafft, Rayman zu überleben. Was echt schade ist, weil Rayman eine klassische alte Videospielfigur ist, ungefähr so gut wie Mario. Und der ist einfach hinter diesen Rabbits komplett versunken irgendwo. Finde ich echt schade, weil ich finde die einfach nur. Ich finde die einfach anstrengend und scheiße. Na, die hat noch ihr eigenes Spiel. Ja, ja, klar. Mhm. Ja. Das hieß aber, das erste Spiel ist ja Rayman's Raving Rabbits. Da hatte Rayman noch irgendwas damit zu tun. War so ein Partyspiel, so wie Mario Party. Und jetzt, das ist jetzt einfach nur noch mit dem Einkaufswagen irgendwo durchfahren, alles kaputt machen. Ja. Vielleicht macht das Spaß, ich hab's nicht gespielt, aber ich fand's einfach nur anstrengend. Das ist U-Comics, das sind Deutschlands freie Zeichner. Das ist eins von den Heften, wo ich ganz ehrlich sagen muss, ich finde es schade, dass ich mir das nicht jeden Monat leisten kann. Da müssen wir jetzt einfach die Gratisausgaben jedes Jahr herhalten. Das sind im Prinzip deutsche Untergrundcomics, diesmal zum Thema 1984, Überwachungsstaat, Edward Snowden. Das sind sehr unterschiedliche Zeichnungen von der Qualität her, sehr unterschiedliche Ansprüche drin. Es ist viel Titten, ein bisschen Pimmel, manchmal ein bisschen zotig. Also ich habe nichts gegen Nacktheit, ich habe nichts gegen übertriebene Gewalt. Ich habe auch nichts dagegen, wenn man mal einen Pimmel oder Titten oder Muschi sieht oder sowas, wenn man das so sagen kann. Viele andere Dinge fand ich dann optisch schon wieder sehr herausfordernd, wie die Geschichte City Watch. Dann wieder was. Also es ist sehr abwechslungsreich, nicht alles hat mir gefallen, um das mal einfach eben abzukürzen. Viele Geschichten regen auch zum Nachdenken an. Einige Geschichten sind einfach nur so Einseiter mit so einer kleinen frivolen Auflösung, wo man dann irgendwelche nackten Aliens sieht. Ist eine schöne Zusammenstellung, es sind auch ein paar ältere Geschichten dabei. Manche Sachen sind extra für dieses Heft gezeichnet worden. Für Erwachsene definitiv zu empfehlen. Es ist ein Mixed Bag, sagt man ja so gerne, ne? Ach ja, Weißblech, Horrorschocker sind immer so kleine Horrorgeschichten mit einem ironischen Ende. Ja, ironisch. Das ist genau das Wort. Es ist überhaupt nicht gruselig, oder? Nö, es ist in den meisten Teilen eher witzig oder absurd. Hat eigentlich immer ein sehr relativ überraschendes Ende, so ungefähr so wie in der Twilight Zone. Mhm. So kann vielleicht kennt ja jemand diese Serie und das ist ein ganz guter Vergleich. Okay. Hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Also beim letzten Gratis-Comic-Tag habe ich auch schon das Horror-Schocker-Heft mitgenommen. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich die Ausgaben selbst nochmal suchen und dann kaufen würde, aber so beim Gratis-Comic-Tag freue ich mich eigentlich immer ganz gerne dann drauf. Das ist das Problem an diesen Horror-Schocker-Heften ist eben auch, dass da eben auch Geschichten aus verschiedenen Ausgaben zusammengerafft sind. Da sind alte Geschichten dabei, relativ neue. Aber ich denke, wenn du anfängst, jetzt irgendwie diese Hefte dir nachzukaufen, dann wirst du die Geschichten alle wiedersehen. Die sind speziell zusammengestellt für diesen Comic-Event. Ich finde den als Einblick in diese Horror-Comics immer sehr schön, weil da gilt für mich das Gleiche, wie für die U-Comics gilt. Da habe ich im Monat einfach nicht nochmal das Geld, mir die da einfach zusätzlich zu kaufen. Auch wenn ich es gerne würde. Also das wäre tatsächlich eine Serie, die ich monatlich gerne lesen würde. Es sind nicht mal besonders gute Horrorgeschichten da drin, das nicht mal. Aber ich finde die Zeichnung ziemlich cool, auch die Ideen. Mhm. Da gibt es diese eine Geschichte, Gorm, die auf jeden Fall eine sehr überraschende Auflösung hatte. Okay, ich habe sie zuvor gesehen, aber ich fand sie erst nicht so überraschend. Das kam mir sehr vor wie so eine alte Horror- oder Fantasy-Geschichte aus den 80ern. Ja, das ist aber auch diese Idee dahinter, ne? Ja. Weil, die Auflösung vor allen Dingen. Da haben wir neulich mal schon drüber geredet. Der amerikanische Comic-Verlag musste, der amerikanische Comic-Markt musste sich immer wieder neu erfinden und neue Formate erfinden. Oder neue Ideen erfinden, um Geschichten zu erzählen. Das ist dem deutschen Comic-Markt einfach deswegen erspart geblieben, weil gerade deutschsprachige oder deutsche Comics immer Nische auch waren. Und deshalb kannst du heute auch als deutscher Comic-Verlag noch Geschichten erzählen, wie man sie in den 80er Jahren erzählt hat. Hm. Ich glaube, die Horror-Schocker oder so grundsätzlich auch die Comics in U-Comics sind halt Geschichten, die einfach so vor sich hin existieren konnten, ohne dass man großartig das an den Markt anpassen musste oder so. Und deswegen einfach da das machen kann, was man möchte. Und das finde ich eigentlich vollkommen in Ordnung. We'll be right back. So, wir müssen jetzt ein bisschen sputen, weil wir müssten eigentlich in 10 Minuten schon irgendwo ganz woanders sein und haben gerade einen Termin verschoben und jemand ist sauer. Das heißt, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Wir haben noch die amerikanischen Hefte. Wir werden nicht so ausführlich auf die amerikanischen Hefte eingehen können, wie wir es bei den deutschen Heften gemacht haben. Wir gehen da aber einmal drüber. Wir haben auch bei weitem nicht alle Hefte da abgreifen können, sondern da gab es irgendwie 60 Hefte. Wir haben aber einen gesunden Querschnitt, habe ich den Eindruck. Wir fangen an mit dem Buchstaben A. Wir gehen nach Verlagen in dem Fall. Mhm. Und zwar kommt der Verlag Action Labs vor Archie Comics. Das heißt, Tobi fängt an. Ja, es geht halt ganz schnell um Midnight Tiger. So heißt das Comic. Es geht, das ist jetzt die Origin von diesem Typen, von diesem Midnight Tiger. Das fängt an mit Jungs sitzen zusammen im Zimmer und sind richtige Fanmas von diesen Tigern. Und er denkt sich so, ja, das gibt's eh nicht wirklich, das ist alles nur ein Comic. Und trifft halt auf dann seinen Lieblingshelden, wie man es sagen kann, und dessen Erzfeind. Und wird von dessen Erzfeind fast getötet, kommt ins Krankenhaus und dieser und sein Lieblingsheld gibt ihm halt diesen Impfstoff und er wird zum Midnight Tiger und überlegt dann auf der letzten Seite, wie könnte mein Outfit aussehen. Und man sieht halt sehr bekannte Outfits von Black Panther, Spider-Man und Wolverine und sagt, nee, gibt's schon, hat man schon, das ist mir zu schwarz. Ja, das hat kann ich dazu sagen. Wie sind die Zeichnungen? Ich fand die Zeichnung eigentlich nicht schlecht. Oh, ich will das Comic auch lesen. Ja, dann drück Max doch mal in die Hand. Ja. Archie Comics hat noch ein Heft gemacht, und zwar ein Split-Heft mit Sonic und Mega Man. Also ein Flipbook. Bei Mega Man geht es jetzt irgendwo in die Richtung Mega Man X, was ich sehr spannend finde. Die Zeichnungen von diesem von der Mega Man-Seite sind wahnsinnig gut. Ich mag diese Archie-Videospiel-Sachen sowieso voll gerne. Ich habe auch diesen Mega Man und Sonic Crossover-Event ziemlich genossen. Was andere Leute vielleicht ein bisschen billig fanden. Auch auf der Seite von Sonic geht es da ein bisschen mehr Richtung Freedom Fighters, also ein bisschen mehr in die klassische Richtung Sonic Comic Universum. In der Mitte war noch ein lustiges Poster drin, was ich mir wahrscheinlich an die Wand kleben werde. Ich bin noch nicht so ganz sicher, welche Seite. Fand ich aber auch gerade so als Leseprobe in Richtung, was ist da im Bereich von Sonic und Mega Man in nächster Zeit unterwegs, fand ich das ganz spannend. The Intrinsinct, der kommt von Arcana. Das ist halt, man öffnet das Comic und direkt hat man erstmal komplett diese 6 Leute, die das sind. 7, Entschuldigung. Und die werden einfach erklärt und danach geht das alles so. Die Reden sind im Aufwärmphase, da wo die dann sich vorbereiten. Danach gibt es so einen Kaffeequatsch, alle erzählen mal cool, was sie können. Und wenn man auf der Rückseite guckt, sieht das, also das kann ich euch mal zeigen, hat das irgendwas voll von X-Men, finde ich. Ja, da sieht man Storm, ja. Angel. Stimmt. Und er sieht halt sehr like Professor X oder sowas aus. Was lustig ist, weil wenn du das Heft... Ja, das ist auf mal mir. Wenn du das Heft von vorne anguckst, ist das billige Pseudo-3D-Cover da drauf und drehst es um, dann hast du da irgendwie so eine pornöse Coverart von Alex Ross und das wird irgendwie dem Zeichenstil im Heft überhaupt nicht gerecht. Also da wird definitiv Augenwischerei betrieben, weil die Zeichnungen im Heft selber sind, das ist einfach nur irgendwie total bemüht und so pseudo-räumlich aus. Ich finde das nicht schön anzugucken. Sieht aus wie Beware the Batman. Ja, genau. Und ich würde mir tatsächlich die Rückseite so als Poster an die Wand hängen. Ja, das ist aber Alex Ross, da hast du die Sachen immer, Alex Ross Sachen hängt man sich gerne an die Wand. Mhm. Der verkauft seine Sachen aber ziemlich teuer im Internet. Genau. Ich habe hier was von Bongo von diesem Jahr. Die haben auch, glaube ich, 2 Hefte gemacht, einmal SpongeBob, einmal Simpsons. Bei dem amerikanischen Bongo-Heft trifft genau das gleiche zu wie bei dem deutschen. Da haben sie einfach ja Geschichten genommen, die sie schon mal veröffentlicht haben, nochmal neu zusammengestellt. In dem Fall aus dem Professor Frink-Heft, aus dem Ralph-Heft, aus dem Burns-Heft und aus dem regulären Bart Simpson-Heft, glaube ich, wenn mich alles falsch, wenn mich täuscht, ist so eine Radioactive-Man-Geschichte drin, in dem Fall, die so ein bisschen grob damit zu tun hat. Ich finde das Papier in diesem Heft sehr schön, das ist sehr dick und sehr griffig, das ist auf jeden Fall ein absoluter Seltenheitswert, weil die anderen Hefte alle so in diesem flatterigen Papier sind. Gut, mehr kann man da einfach nicht zu sagen. Ich mag die Simpsons-Hefte schon sehr, sehr, sehr gerne und ist einfach für jemanden, der nicht so regelmäßig die Simpsons liest, auf jeden Fall sehr lesenswert. Ich habe jetzt hier das Comic Epic von Comic Tribe. Ist also so ein bisschen an Invincible erinnernde Geschichte über einen jungen Superhelden, wobei ich dieses Comic jetzt erreicht meiner Meinung nach definitiv nicht die Klasse von Invincible. Mhm. Es ist halt dieser Teenager, der hat so einen hyperintelligenten Kumpel und der nimmt ihn mit an seinen Praktikumsplatz. Dann baut er einen Unfall und bekommt Superkräfte. Aber das Problem ist, dass er halt rausfindet, er hat irgendeine Schwäche, Und die müssen die erstmal rauskriegen, damit er auch wirklich als Superheld aktiv werden kann. Ja, okay. Jo, gezeichnet von Tyler James und Autor Matt Solomon. Wie findest du? Andersrum. Ja, Entschuldigung. Ist vollkommen egal. Wie findest du die Zeichnung? Die Zeichnung finde ich okay. Kann mich so nicht dran aussetzen. Was allerdings mir ein bisschen sauer aufgefallen ist, ist der Artshift am Ende des Buches. Okay. Wenn man auf einmal einen anderen Zeichner. Ja, stehen viele Leute vorne auf dem Cover drauf, ne? Ja. Ja. Also ich finde den Zeichenstil jetzt auf den ersten Blick ein bisschen unbeholfen, aber... Ja, ist das ein professioneller Comic oder mehr so was Amateurhaftes? Nö, das ist also, ich meine, das ist ein Indie-Verlag, aber Indie-Verlag heißt in Amerika alles außer die Top-5-Verlage. Die Geschichte, die ich hier jetzt noch habe, ist Shigeru Mizukis Showa, A History of Japan. Das ist so ein kleiner Manga in einem sehr karikaturistischen Zeichenstil, also nicht so diesen typischen Manga-Stil, den man kennt, handelt von einem jungen Mann, der dann irgendwie von der japanischen Armee im Zweiten Weltkrieg eingezogen wird. Ja. Und er ist da halt ganz unten durch, ist auch so ein bisschen verpeilt und wird deshalb von seinen Kameraden verkloppt und von seinen Befehlshabern gegängelt. Und hin und wieder hat man dann halt wieder so die einblendenden Ereignisse während der Zeit und man lernt so ein bisschen ein paar Charaktere, so Politiker aus Japan zu der Zeit aus. Hat mir ziemlich gut gefallen. Ich dachte erst, der Zeichenstil würde mir auf die Nerven gehen. Ich fand ihn aber eigentlich ganz okay. Ist ganz lustig. Aber das ist wechselhaft, oder? Das ist mal so dieses Trickmäßige und dann wieder was sehr Realistisches. Ja, und was mir einfach aufgefallen ist, so die kleinen Personen, also so zum Beispiel ein einfacher Soldat, ist meistens sehr deformt gezeigt. Wenn hier jetzt zum Beispiel so dieser Politiker, den es da auch in echt gegeben hat, ein bisschen realistischer gezeichnet ist. Okay. Da sind auch Collagen aus Fotografien irgendwie drin, ne? Ist auf jeden Fall interessant gemacht. Ja. Sehr textlastig, das wäre nichts für mich. Mir hat's gefallen. Ich fand's auch nicht irgendwie. Ich fand's auch irgendwie nicht langatmig, auch obwohl da ziemlich viel Text ist. Sprechen wir mal über den großen pinken Elefanten, der hier im Raum steht. Über DC's Heft Futures End. Bar, sagt er. Ja, ich hasse Futures End jetzt schon so richtig. Dann lass mal vom Stapel. Futures End kombiniert irgendwie alles so, was ich an der New 52 hasse. Okay. Es ist schrecklich düster, hoffnungslos und brutal. Es ist eine Elseworld-Geschichte, so, oder eine Zeitreise-Geschichte, also du hast so ein krasses Elseworld-Universum, das wahrscheinlich nach diesem Event sowieso nie wieder auftauchen wird. Ja, mal gucken. Und nur nach und nach sterben die Charaktere. Und es ist trostlos und blutig und Batman hat wieder Brother Eye gebaut, was ich auch unnötig finde. Ja, und mehr kann ich dafür nichts zu sagen eigentlich. Ist auch von Geoff Johns, oder? Ja, es sind Keith Giffen, Jeff Lemire, Dan Jurgens und Brian Azzarello, die sich, glaube ich, da das alles geteilt haben. Oh, also Brian Azzarello von, auch? Ja, das ist von Viererteam und das ist halt das erste Kapitel zu dieser Weekly, die halt jetzt gestartet ist, auch vor ein paar Wochen. Und ich meine, wenn du irgendwie erzählen möchtest, dass was Schlimmes passiert, dann musst du auch mal erstmal ordentlich auf die Kacke hauen. Also, dass man was richtig Schlimmes erzählen muss, damit man hinterher erzählen kann, ich versuche das zu verhindern. Ich hatte großen Spaß daran, aber einfach nur, weil ich Splatter total gerne mag. Also ich habe mich jedes Mal totgelacht, wenn sie einen davon erwischt haben. So, ah, guck mal da, scheiß Green Lantern, ja, tot. Und jetzt hat sie Batman noch gekillt. Oder wer ist das? Keine Ahnung, auch tot. Oh, guck mal da, John Constantine mit dem Roboterarm, uli, uli. Ich muss zugeben. So guilty pleasure. Das ja. Ist so ungefähr auf einer Stufe mit Red Hood und die Outlaws. So ein bisschen macht es hin und wieder auch wieder Spaß. Vor allen Dingen, da Terry McGinnis jetzt wieder zurück ist. Das ist somit das einzig Positive an diesem Heft, finde ich. Und ich mag einfach dieses total Abstruse, so wo Frankenstein an die Ecke kommt und sagt, boah, ich habe mir Black Canaries Kopf genommen und dann machst du, ich hab so gelacht. Das ist so billig. Das war so eklig. Es ist ekelig, es ist teilweise auch unnötig brutal, wie du auch schon sagtest. Nur ich meine, it has to get worse before it gets better. Ja. Ich glaube, das ist so der Punkt, der dahinter steht. Und du musst einfach in der Endzeit erzählen dürfen, um hinterher auch den Grund für Terrys Reise in die Vergangenheit zu erzählen. So aus dem, dass man da natürlich geliebte Charaktere total ja zerstückelt und geschlachtet sieht und das natürlich auch irgendwo wehtut, das kann ich verstehen. Aber ich meine, wenn alles gut läuft und es gibt mehrere Leute, die das sagen, dann haben wir noch einen neuen Start, Neustart des Universums irgendwann im Bereich 2016. Das war irgendwo, also alle Weeklies enden im April oder irgendwo so im April nächsten Jahres. Das heißt, dann kommt vielleicht nochmal ein Event, der über ein Jahr geht. Das heißt, so eine Crisis on Infinite Earth again. Und dann, weil das ist auch ungefähr 30-jähriger Geburtstag dieses Events, dann haben wir vielleicht nochmal so eine zweite große Crisis, obwohl DC ja gesagt hat, die Final Crisis sei die letzte, obwohl Flashpoint eine Crisis war, ja. Obwohl Forever Evil eine Crisis war, aber mein Gott, wen interessiert das schon? Die Chancen stehen auf jeden Fall gut für eine erneute Crisis und dass wir irgendwo im Jahre 2016 vielleicht die New 52 hinter uns gelassen haben und Steven Schleicher von Major Spoilers hat gesagt, vielleicht bleibt die New 52 dann übrig als eine Art Ultimate-Universum bei DC. Dass man sagt, man geht nochmal zurück zu den neuen Versionen, aber holt mit ein bisschen Glück die alten Versionen zurück. Und so langsam denke ich, es wird Zeit, das alte Universum zurückzuholen. Weil das ist eigentlich genau der Grund, warum die New 52 von vielen Leuten so gehasst wird. Ja. Ich fand es einfach nur lustig und bemüht. Wie Future's End ist, da habe ich mir noch kein großartiges Bild zu machen können, weil einfach noch nicht so viel raus ist, dass man sich dazu irgendwie angucken könnte. Es ist allerdings von dem, was ich gelesen habe, von der Qualität wesentlich schlechter als 52 oder Countdown to Final Crisis und das muss man schon echt, das muss schon was heißen und das war beides nicht besonders gut. Tobi, möchtest du noch was zu dem Heft sagen? Nö, dann gehen wir zum nächsten. Konnte nicht viel zu sagen. Hat irgendwer was mit? Gut. Ich will jetzt keine Diskussion starten, aber die Tour hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ja, aber es war hinterher, dann war genau das, was du gerade sagtest, es war so pseudo-brutal. Ja, stimmt, so ein bisschen hatte man das da auch. Ja, ich habe hier Teen Titans Go von DC. Ist eigentlich ganz lustig, wenn so ein paar Charaktere aus dem DC-Universum auf die Schippe genommen, hatte ich das Gefühl. Ja? Ja. Hattest du das Gefühl? Ja, Cybercraft sieht aus, weil jemand sein Sandwich aus dem Kühlschrank klaut, dreimal hintereinander. Teen Titans Go ist so ziemlich die dümmste Scheiße, die es jemals gegeben hat. Es gab damals die Teen Titans als Zeichentrickserie und das war so mit einer der coolsten Trickserien, die DC jemals gemacht hat. Und Teen Titans Go ist einfach nur noch eine Karikatur davon. Also das ist echt böse. Also Teen Titans Go ist ganz, ganz schlimm. So eine Slapstick-Sendung. Ja. So mit so kleinen... Ich meine, die Geschichte, die in dem Heft drin ist, die habe ich auch mal gelesen, als die Hefte digital rausgekommen sind. Da läuft irgendwann die Pizza amok. Ja. Kommt eine U-Bahn aus dem Kühlschrank. Das ist so... Zug aus dem Kühlschrank. Und das erste Teen Titans Heft war noch relativ lustig, weil das auch so halb animiert war in diesem halb animierten Stil. Also der Zug ist auch 2-3 Bilder länger durchs Comic gefahren, was sehr lustig aussah, weil man einfach auch gesehen hat, wie der Zug da durch den Comic fuhr. Als gedruckte Ausgabe verliert das einfach auch den Reiz komplett. Ja, Magic Wind. Da ist der Verlag. Epicenter Comics. Epic Center. Ach so, heißen die. Ja, ich hab nur ganz kurz reingeguckt. Geht irgendwie über einen Weißen in Anführungszeichen. Das ist Western. Oh ja, Western. Auch nicht mein Lieblings. Also okay. Genre. Also es geht irgendwie um so einen Weißen, der ein indianischer Schamane ist. Also du hast so ein bisschen mystischen Aspekt in einer relativ normalen Western-Story. Aber ich habe es, wie gesagt, nicht nur ganz kurz reingeguckt. Ich finde es von der Zeichnung her ist es in Ordnung. Zeichnungen sind schön, ja. Ja, wie es geschrieben ist, weiß ich natürlich nicht, weil ich habe jetzt auch keine Lust, irgendwie eine Geschichte von so einem Mel Gibson Pseudo-Indianer zu lesen. Ich habe schon Der sich den Wolf tanzt nicht gucken wollen. Ich habe jetzt hier noch ein Heft von Fantagraphic Books. Und zwar haben die einen Nachdruck praktisch gemacht von einer alten Dagobert Duck-Geschichte, A Matter of Some Gravity. Das ist ein Heft mit zwei Geschichten von Don Rosa. Ich kannte beide Geschichten schon, fand es aber schön, dass man nochmal hingegangen ist und die nochmal gesammelt hat. Das wird für Sammler vielleicht nochmal ganz interessant sein, sich die Hefte zu besorgen, einfach weil da auch ein neues Cover drauf ist. Da ist ein aktuelles Nachwort drin von Don Rosa. Ich sag gleich nochmal was zum Free Comic Book Day oder zum Gratis Comic Tag. Auch wenn das hier Geschichten sind, die so ungefähr aus dem Jahr 97, 98 kommen, also schon wirklich ein bisschen Zeit auf dem Buckel haben. Ich finde so ein Heft ehrlicher als beispielsweise diese billige Pokémon-Leseprobe, die Panini rausgebracht hat. Und da sage ich dann gleich nochmal was dazu. Ich finde, dieses Heft ist wunderschön. Ich liebe Don Rosa. Don Rosa ist mit einer meiner Lieblings-Disney-Zeichner und eigentlich nur Lob von mir für Fantagraphics Books für dieses gratis Comic-Tag-Heft. Harvey Hermes Press. Und da ist eigentlich eines dieser Hefte, auf das ich mich über diesen gratis Comic-Tag am allermeisten gefreut habe, und zwar Splatchdown! Yay! Ich hab's auch und ich find's cool. Bin ich ehrlich. Also, war's cool? Ich fand's cool. Ich war wahnsinnig enttäuscht. Also ich war wirklich wahnsinnig enttäuscht. Ich meine, ich kann ja einfach mal zur Illustration, da muss ich jetzt auch mal packen. Ich glaube, du kennst dich aber auch mehr damit aus. Das ist ja, weil ich wurde da reingeschubst und ich kann's nicht. Und dafür war's in Ordnung. Ich bin beim letzten Gratis-Comic-Tag, beim letzten Free-Comic-Book-Day, mehr oder weniger auf Scratch 9 gestoßen worden, weil Hermes Press hat im letzten Jahr schon mal einen Gratis-Comic mit Scratch 9 rausgebracht. Und ich meine, öffne mal einfach dieses Comic-Heft und sag mir, was dann in dem aktuellen Gratis-Comic-Heft nicht stimmt. Wie sieht ein Scratch 9 da aus? Ja. Oh Gott! Das ist ja mal... So, genau das ist es. Der Zeichenstil... Guck das an! Ja, ja, der Zeichenstil von den beiden ist einfach super unterschiedlich. Gerade dieses cartoonige Zeichentrickmäßige in dem ersten Volume von Scratch 9 ist das, was mich so fasziniert hat. Das sieht aus wie so ein alter Samstags- oder unter der Woche Nachmittags-Cartoon. Das Ding kannst du so einem Fernsehsender vorlegen, sagen, mach davon eine Animationsserie. Also das erste Volume. Ich habe das neue Heft aufgemacht und ich bin hinten übergefallen. Das sieht überhaupt nicht mehr so aus wie die alten Zeichnungen. Das hat damit überhaupt nichts mehr zu tun. Es hat nicht mehr den Witz, es hat nicht mehr den Charme der alten Geschichten. Und ich ärgere mich insofern so ein bisschen darüber, weil ich in Vorfreude auf das neue Volume, die Ongoing, schon bestellt habe, ins Abo gelegt habe und mich jetzt einfach wirklich darüber ärgere, dass es einfach nicht diese Grafik hat, nicht diese Charaktere. Ich wette auch, dass die Charaktere, die jetzt hier wieder auftreten, Marco und Pollo, also der Hund heißt, das sieht man nicht mal, das sieht nicht mal aus wie ein Hund, das sieht aus wie eine andere Katze, aber das ist ein Hund. Und der Huhn heißt eben Pollo, das ist hier halt eben so ein total... Der ist Marco? Na, das ist Marco und das ist Pollo. Marco Pollo. Marco Pollo. Ja. Marco Pollo. You got the Stick, ja, du hast es verstanden. Oh Gott. Und das Eichhörnchen hat auch noch irgendwie einen Namen und das Eichhörnchen hat voll das Rad ab. Das Eichhörnchen ist eigentlich schon mit einer der genialsten Charaktere in dem ersten Volume von Scratch 9. Und die neuen Geschichten kommen da überhaupt nicht mehr mit hinterher. Dann hast du hier die zweite Geschichte, wo du so ein total bemühtes Crossover hast mit Barack Obamas Hund Bo Obama. Ja? Ja, ja, das ist der Hund von Barack Obama, das ist Barack Obama. Und wo ich auch gedacht habe, was soll das? Aber ich meine, wenn man sehen möchte, wie der Präsident der Vereinigten Staaten einem Roboter-Double von sich selber den Kopf abprügelt, dann sollte man sich dieses Heft mal nehmen. Ansonsten kann man sich eine Probe damit abputzen. Ich bin echt bin ich echt wahnsinnig enttäuscht von dem Heft. Das Einzige, was so ein bisschen hervorsticht, ist eben so dieses Filmplakat von RoboCat, von diesem Neko-Charakter, den Scratch 9 ja auch aus sich herausholen kann. Das sieht im Prinzip aus wie das Iron Man-Filmplakat. Das ist so ein bisschen so ein Lichtblick. Ich hoffe, dass die Serie ein bisschen, also die Ongoing, ein bisschen diesen Charme der ersten Scratch 9-Serie zurückholen kann. Zeichnerisch hat es mich überhaupt nicht überzeugt, was einfach auch daran liegt, weil es ein anderer Zeichner ist. Es ist nicht mehr Jason T. Cruz. Jason T. Cruz ist ein wahnsinnig guter Zeichner. Der neue Zeichner ist Joshua Buchanan und die zweite Geschichte weiß ich gerade gar nicht, wer das gezeichnet hat. Vielleicht der Haus- und Hofzeichner vom Weißen Haus. Mein Gott, ich weiß es nicht. Ich bin wirklich enttäuscht von dem Heft. Was ich dazu sagen kann, auf dieser Seite sieht man halt, wie Scratch aus dem Koffer springt. Und ich habe mich irgendwie sofort in Scratch verliebt, weil das sieht so süß auf dem Bild aus. Ja, Scratch sieht süß aus, aber Scratch ist eigentlich dieser Cartoon-Charakter. Das ist Scratch, nein. Ich finde den so cool, aber mit dieser dicken Nase, da habe ich mich dann verliebt. Ne, dann auch wie sagt man, die Personas, die er hat eben, das ist irgendwo viel, viel mehr so gummiartiger, viel cartooniger. Das ist das, was mir an Scratch 9 im ersten Run so gut gefallen hat. Und das hast du hier in diesen neuen Comics nicht mehr. Und der erinnert mich ein bisschen an Sydney. Wie deine Katze. Da gehen wir nochmal weiter Richtung IDW meinst du? IDW. Tobi und ich fangen mal an eben mit Transformers vs. G.I. Joe. Hast du das gelesen gehabt? Ich habe da reingeguckt, aber irgendwie hat mich das ich werde es Ärger kriegen, aber ja, für mich ist die Zeichnung nichts. Du hast davon geschwärmt, für mich ist es nichts. Ja. Ich habe es genommen, Transformers kenne ich, durch die Filme, durch diese Zeichentrickserie. Ja, G.I. Joe hast du auch schon mal gesehen. Und das Spielzeug, G.I. Joe, habe ich auch nur von den Filmen gehört. Ich habe von dir gestern Abend was darüber gelernt. Ja. Wie gesagt, die Zeichnungen, die sind sehr abgedreht, sehr, sehr bunt. Es sieht ein bisschen aus wie ein Heft, was man irgendwie schon 30 Jahre in der eigenen Comic-Sammlung rumfliegen hatte. Ich habe solche Hefte auch selber, die so aussehen. Von der Zeichnung her sieht es wirklich ein bisschen so aus, als hätten es halt so Leute gezeichnet wie, ja, ich sag mal, Kirby, Ditko, wer auch immer. Also es ist ein bisschen an diese alte Zeit angelehnt. Es ist so das Crossover, auf das sich vielleicht so diese Zeichentrick-Fans von früher immer gefreut haben. Transformers und G.I. Joe, so die beiden Spielzeug-Franchises, die Hasbro halt hat. Ich fänd's mal lustig, wenn die daran auch mal die Ponys, aber mach doch mal die Ponys und die Transformers, mach das doch mal. Oh Mann. Ich fand's gut, ich fand's richtig gut. Ich bin am überlegen, ob ich mir jetzt die Serie Transformers vs. G.I. Joe auch mal näher angucke. Es ist absichtlich auf alt gemacht und ein bisschen billig, also in Anführungszeichen billig gezeichnet. Ich fand's gut. So. Max hat noch was mit Ödöwe. Ja, von IDW V-Wars. Das ist so ein Vampir-Comic. Also in der heutigen Zeit bricht ein Virus aus, der Menschen in so eine Art Vampire verwandelt. Und tatsächlich auch dann nicht nur einfach irgendwelche Zombie-Vampire, sondern verschiedene Archetypen von Vampiren. Zum Beispiel diese typischen Nosferatu-Vampire oder so japanische Dämonen. Ja, einige dieser Vampire laufen dann auch sofort amok, aber einige dieser verseuchten Menschen sind dann auch tatsächlich noch relativ normal, aber werden halt alle gleich Opfer von Polizeigewalt und teilweise auch wirklich gejagt und abgeschlachtet. Und irgendwann beginnen sie halt sich halt einfach zu wehren und Untergrundgruppen zu gründen. Und dann entsteht halt so ein großer Krieg zwischen den Vampiren und den Menschen. Ist ganz nett gezeichnet. Ja. Die Geschichte geht auch. Hat mir eigentlich ganz Spaß gemacht. Schlachten die dann ein kleines Kind? Nee, das kleine Kind schlachtet die Mutter ab. Das ist seine Tochter. Kleiner Spoiler. Kommt halt nach Hause und so, ja, ich bin so total gestresst. Ich bin eigentlich nur ein Professor für Mythologie, aber jetzt muss ich auf einmal für die für die Regierung irgendwie eine Lösung für diese Vampirkrise finden. Und dann kommt er nach Hause und merkt, dass seine kleine Tochter auch infiziert wurde und jetzt. Und die Marke gefressen hat. Ja. Würdest du es weiterlesen? Ich würde es durchaus weiterlesen, aber das Problem ist, ich muss DC verfolgen, was da alles losgeht. Du musst DC verfolgen, dein Idiot! Ich verfolge dich jetzt, ich stalk dich! Nein, okay, lass mir das. Rise of the Magi. Das hatte ich auch nur angelesen. Geht über Magier halt in so einer ziemlich von Magie über dominierten Welt und so einen Jugendlichen, der irgendwie so in so eine Garde von magischen Wächtern ein Teil davon werden will. Ja. Fand ich jetzt nicht so interessant. Also war noch schön viel Bonusmaterial hinten drin. Ja, stimmt. Wenn ich jetzt so sehe, die Skizzen gefallen mir schon fast mehr als der fertige Comic. Ich find's okay gezeichnet. Also ja, okay gezeichnet ist es. Ja, wahrscheinlich auch also sehr jugendlich, wahrscheinlich sehr, sehr so Fantasy. Es ist eine Mischung aus japanisch und amerikanischem Zeichenstil. So. Okay. Dann haben wir jetzt noch ein paar Marvel-Hefte. Wir fangen an mit Rocket Raccoon. Da ist eine ältere Geschichte drin, wie das aussieht. Ich dachte eigentlich, dass das irgendwie so wenigstens eine Leseprobe ist zu dem neuen Run von Scotty Young. Der neue Run von Scotty Young. Und der hat irgendwie das Cover gemacht. Wenigstens das Cover ist von Scotty Young. Da bin ich ganz froh drüber. Ja, die Geschichte hangelt sich so ein bisschen an der ersten vierteiligen Miniseries von Rocket Raccoon aus den 80ern entlang. Ja, man sollte ihm nicht sagen, dass er ein Waschbär ist, dann rastet er aus. Das sieht man hier auch kurz. Dann hast du Groot irgendwie nochmal in einem Kurzauftritt. Ich weiß gar nicht, warum er diese lächerliche Uniform anhat. Das war so zu der Zeit, als die Guardians of the Galaxy irgendwie diese seltsame Uniform hatten. Ja. Hinten drin ist noch irgendwie eine Geschichte, die angeblich laut Einleitungstext mit Black Panther sein soll. Ich konnte leider keinen Black Panther entdecken, sondern nur White Tiger. Ja, Marvel, ihr habt keine Ahnung, wie eure Figuren heißen. Ihr seid alle schön doof. So, Das habe ich gar nicht erst gelesen, das war, ich finde auch diese Ultimate Spider-Man TV-Serie unerträglich. Oh ja. Ich gucke die. Die ist zwischendurch. Die ist furchtbar. No, die ist schrecklich. Also man sollte sich besser Spectacular Spider-Man angucken, das ist die bessere von den beiden Serien. Und die wurden natürlich abgesetzt. Ja. Weil es ist irgendwie nicht lustig und nicht goofy genug, dass Kinder sich das angucken wollen. Spectacular Spider-Man wurde nicht abgesetzt. Läuft jetzt auf ProSieben Max, samstags immer 2 Folgen. Ja. Wir reden vom amerikanischen Markt. Genau. Bevor du so Schlaubergermäßig den Mund aufmachst, die Serie wird nicht weitergeführt, während Ultimate Spider-Man auch im Comic noch weitergeführt wird und so weiter und so fort. Gut, wenn man einfach nur darstellen möchte, wer Rocket Raccoon ist, ist das so als Einleitung für den Charakter bestimmt ganz cool. Es ist leider weder eine Nummer 1, obwohl eine 1 draufsteht, noch ist es irgendwie eine Nummer 0, weil es mit der Ongoing, die jetzt demnächst losgeht, gar nichts zu tun hat, was ich ein bisschen schade finde. Naja, gut, aber ich bin am Überlegen, ob ich mir die überhaupt antue, weil Scotty Young ist eigentlich auch nur in kleinen Dosen irgendwie zu ertragen. Möchtest du noch was zu dem Heft sagen? Nein. Gut, gehen wir mal zum nächsten. Guardians of the Galaxy ist wieder eine von diesen typischen Leseproben. Das ist im Prinzip, glaube ich, das erste Heft drin. Wenn mich nicht alles täuscht. Wo sie vollkommen unnötigerweise irgendwie auch noch Iron Man und Venom mit in das Heft mit reingepackt haben. Ich, der die Guardians of the Galaxy überhaupt nicht kannte, fand das ganz gut. Die wurden dann nach und nach erklärt, wer was kann. Mhm. Dass die halt Venom dazu holen wollen, finde ich auch ganz cool. Zweite Geschichte ist dann sozusagen nochmal so ein Einblick auf Thanos. Auch wieder so eine Leseprobe auf kommendes Comic, wo es einfach nochmal darum geht, diese Beziehung zwischen Thanos und Drax, die auch schon längere Zeit miteinander zu tun hatten. Drax ist ja auch einer von diesen alten, klassischen Weltraumhelden, die mal hatten, also der auch früher noch sehr viel stärker wie ein Superheld aussah, mit so einem hohen Kragen und einem Totenkopf als Brosche sozusagen, Umhang, pipapo. Und dann später eigentlich erst so dieser Riddick-artige, tätowierte Weltraumkämpfer wurde. Ist leider, wie gesagt, auch nur ein paar Seiten, eine Preview. Und dann gibt's abschließend noch eine kleine Leseprobe zu Spider-Verse, zu dem Event, wo sie wahrscheinlich das Multiverse ein bisschen aufräumen würden, was Spider-Man angeht. Da finde ich den Rückbezug zur alten Geschichte von Strolunski, Homecoming hieß die, glaube ich, ne? Mhm. Heimkehr, Homecoming. Relativ interessant, weil Morlun da wieder auftritt. Ja, genau. Ja, so, die haben wir alle, das war ja dieser erste Hachette-Band, den wir uns irgendwie alle geholt haben, den es für 3,99 irgendwo mal gab. Ist das Shakespeare Spider-Man? Das ist der 1602 Spider-Man in dem Fall. Ach so, klar. Ja, genau. Peter Parquois, der sein oder nicht sein. Tobias Spider oder Tobias Spider. Sowas. Fand ich ganz interessant, den Einblick nochmal in dieses Event zu bekommen. Ich lese Spider-Man nur leider auf Deutsch. Das heißt, ich werde wahrscheinlich erst irgendwann im Frühjahr 2015 in Genuss dieses Events kommen, wobei der in Amerika dann wohl schon im November starten wird. Das finde ich sehr, sehr schade. Dann gehe ich weiter zum diesjährigen Heft von New England Comics. Sie bringen ja schon seit ein paar Jahren fast schon in der jährlichen Tradition immer ein Comic heraus von The Tick. Ja, in der Geschichte trifft The Tick mit seinem Kumpel Arthur im Prinzip auf sowas ähnliches wie Brainiac, so ein Flaschenstadtsammler. Die nehmen das Ganze natürlich von innen heraus schön auseinander und machen sich über andere Superhelden lustig am laufenden Band und alles ist total witzig und lustig und ich finde Tick einfach großartig. Ist mit einer der ja wahrscheinlich bekanntesten Charaktere aus dem Untergrund Comic-Bereich, vielleicht direkt nach den Turtles. Leider ist ihm nicht der gleiche Erfolg vergönnt wie den Turtles. Also es gab eine Realserie, es gab eine Zeichentrickserie. Den gleichen Erfolg hat Ben Hentlett mit seiner Figur leider nicht, obwohl ich die durchaus würdig finde, öfter mal beachtet zu werden. Der Herausgeber von New England Comics bietet einem dann sogar noch das Angebot an, dass wenn man die Hausaufgaben gemacht hat und rausfindet, was an Porto anfallen würde, in ein anderes Land als nach Amerika, dann könnte man sich die alten Hefte nochmal kostenlos zuschicken lassen. Ich weiß nicht, ob ich das Angebot einfach mal annehme, um die ersten beiden Gratis-Comic-Tag-Hefte von 2010 und 2011 nochmal zu bekommen. Unipress, Courtney Grumbrin von Ted Nafey. So ein kleiner Comic über so ein Mädchen. Das ohne Nase? Nein, das ist gar nicht mal... Das ist Courtney Grumbrin. Ist das Courtney? Sie hat keine Nase. Oder ist das die... Hast du es gelesen? Ja, ich hab den Anfang gelesen wieder. Das ist Courtney Cromwell, die Blonde, die kleine Blonde. Ach so. Das ist eine von diesen Figuren, weil alle anderen haben Nasen, nur sie nicht. Das ist total seltsam. Stimmt. Also das so ein Mädchen kommt mit seiner Familie in einen kleinen Ort. Die haben da irgendwie so eine Gruselvilla aufgekauft. Und dann hat sie Probleme halt in der Schule akzeptiert zu werden, weil sie halt so ein bisschen Punk-Gothic-mäßig aussieht. Ja. Dass so ein kleines verschlafenes Örtchen sind, wo alle Teenager relativ normal sind. Und dann trifft sie halt dieses eine blonde Mädchen, halt, wie du sagtest, Courtney Crumren, die dann irgendwie eine Hexe ist und sie geraten dann in so einen Wald, wo halt so verschiedene magischen Kreaturen existieren. Und viel weiter habe ich den Comic dann auch nicht wieder gelesen. Wie findest du die Zeichnung? Die Zeichnung finde ich ziemlich hübsch, schöne düstere Farben, interessanter Zeichenstil. Komisch, dass Courtney keine Nase hat. Das ist tatsächlich eine Sache, die viele Leser tatsächlich ein bisschen seltsam finden. Wenn das wenigstens nicht mal auf jedem Bild wäre, weil Mangas hast du ja, glaube ich, auch manchmal so. Dass sie hat halt einfach keine Nase. Das ist halt irgendwie im Zeichenstil dieser Figur so drin. Das ist halt so. Weiß der Geier. Und es gab einen Beitrag damals, als die Serie so aufkam, ein bisschen berühmter wurde. Es gab einen Beitrag bei Major Spoilers, wo sich, ich suche den Artikel nochmal raus und hau den in die Shownotes, wo sich Rodrigo Lopez sich da mal Gedanken drüber gemacht hat, wie das sein kann, dass Courtney Crumren keine Nase hat. Er hat es mit so einer Art von kognitiver Dissonanz erklärt, aber das ging noch wesentlich weiter in die Tiefe. Ist ein sehr interessanter Artikel, den man mal gelesen haben sollte. Ich habe von Tobi noch zugesteckt gekriegt, weil er damit nicht viel anfangen konnte. Das Heft von All New, natürlich, weil momentan ist ja alles All New, Mighty Morphin Power Ranger! Was? Okay. Ich bin fertig. Da wird nochmal erklärt, wer sind die Charaktere in diesen Comics, weil die Figuren eben ja auch schon seit sehr, sehr langer Zeit, seit 1990 oder sowas, eben nicht mehr im Fernsehen auftreten. Seitdem sind ja alle weiteren Staffeln der Power Rangers immer mit einem neuen Team versehen eben. Und das sind tatsächlich die uramerikanischen Power Rangers in dem Fall, inklusive dieser sehr, sehr dämlichen Bulk and Skull. Figuren, die ich immer gehasst habe, solange wie sie vorkommen sind. Ich fand es eine schöne Reise zurück in meine Kindheit, weil ich mit den Power Rangers eben aufgewachsen bin damals. So als einzelne Geschichte so über. Es ist im Prinzip eine Folge Power Rangers als Heft. Also es ist nichts Besonderes. Zeichnungen sind okay, sind halt typisch für eine im Comic umgesetzte Fernsehserie. Wenn es das nicht umsonst gegeben hätte, ich hätte es nicht mitgenommen, sagen wir es mal so. Ist nichts Besonderes. Vor allem, weil ich es mitgenommen habe. Weil du es mitgenommen hast und gibt bald einen Kinofilm, wenn es so weiterläuft, wie es momentan geplant ist. Ob es den unbedingt braucht, weiß ich nicht. Ja. Dann mache ich jetzt was mit R, und zwar ist das diesjährige Heft von Red 5 Comics. Das habe ich mir nur aus einem einzigen Grund besorgt, und zwar wegen einer neuen Geschichte zu Body Troll. Oh. Und das ist tatsächlich auch mein Highlight beim diesjährigen Free Comic Book Day. Den anderen Rest, der da drin ist, den habe ich nicht gelesen. Das ging total am Bobbes vorbei. Die Geschichte von Body Troll ist zum Schreien lustig, total absurd, ein kleines bisschen gruselig. Also genau das, was man von Body Troll eigentlich haben möchte. Und mehr gibt es eigentlich auch nicht drüber zu sagen. Ich hoffe, dass bald die neue Serie losgeht. Ich warte dann wieder auf den Sammelband. Und das ist eine Sache, die hole ich mir dann wieder im Sammelband. Das weiß ich jetzt schon. Street Fighter von Udon. Also ist halt eine Comic-Umsetzung des Videospiels von Capcom. Und hier hat man auch so verschiedene kleine Geschichten dran, die dann, ich glaube, immer auf eine Geschichte in den Comics überleiten. Ich habe jetzt nicht so drauf geachtet. Dann siehst du halt so verschiedene Street Fighter-Charaktere in verschiedenen Szenarios. Was ich schade finde, ist, dass man sollte wirklich die Charaktere so ein bisschen kennen, damit man die Geschichten auch versteht, finde ich. So, also man sollte ungefähr wissen, was Shadaloo ist, so Bison, Vega, diese Charaktere also ein bisschen kennen und ihre Hintergrundgeschichte. Of course! Hadouken! Ja, sowas musst du jetzt kommen. Man kann ohne solche Kommentare kein Street Fighter Comic Review. Auf keinen Fall. Und Zeichenstil ist sehr schön, finde ich. Setzt den grafischen Stil der neueren 3D-Videospiele sehr schick um. Okay. Ich fand es sehr anime-mäßig. Also wirklich so, als man. Es gab ja früher mal so diese Anime-Comics, wo man einfach nur die Szenen abfotografiert hat und dann so Sprechblasen reingemacht hat. Mein erster Gedanke war, dass das was Ähnliches ist, aber das sind tatsächlich Zeichnungen. Ja, so ein bisschen sieht das so aus. Ja, aber es sind tatsächlich extra angefertigte, für dieses Heft angefertigte Zeichnungen. Also ist nichts Weltbewegendes, so von der Schreibe, aber auch durchaus recht unterhaltsam geschrieben. Also mir hat's gefallen. Spendit ist ja so der Verlag, wo ich momentan denke, dass sie schon so interessante, auch sehr moderne Superhelden und Science-Fiction-Comics bieten, so in dem Sinne. Einfach weil die einen ganz anderen Ansatz haben als andere Superhelden-Verlage. Den Verlag gab es schon 2-3 Mal in verschiedenen Versionen. Gelegentlich war er auch mal von Acclaim aufgekauft und es wurden verschiedene Videospiele gemacht, beispielsweise Shadowman ist so ein Beispiel. Das hier ist eigentlich im Prinzip auch wieder eine von diesen Leseproben. Da gibt es demnächst halt bei, oder gibt es vielleicht sogar schon, ich weiß gerade gar nicht, bei Valiant den Crossover-Event Armor Hunters. Ich hab's nur überflogen, weil da eben jetzt auch keine Figuren auftauchen, die ich jetzt irgendwie spannend finde. Also meine Lieblingsfiguren sind ja tatsächlich bei Valiant im Moment Quantum and Woody. Das ist ja so mit einer meiner Lieblings-Comic-Serien auch tatsächlich im Moment und ich genieße jedes weitere Heft von denen. Die haben, glaube ich, hier überhaupt keinen Auftritt. Ich finde es großartig gezeichnet. Also Valiant hat tolle Zeichner an der Hand, auch gute Autoren. Also alle Hefte, die ich von Valiant bisher gelesen habe, waren auch sehr, sehr, sehr, sehr gut geschrieben. Auch so diese Unity-Reihe hatte da mal irgendwie ein extra Heft digital in so einem 8-Bit-Stil gehalten, von vorne bis hinten, wo dann die Superhelden-Charaktere aus diesem Superhelden-Team dann auch in so einer videospielartigen Welt durch die Gegend gerannt sind, wo dann so RPG-Szenarien nachgestellt wurden. Da hast du hier natürlich gar nichts von, weil das ist ja einfach ein ganz normaler Superhelden-Comic. Eben mit so Figuren wie Exo Manowar und ach mein Gott, die sind hier noch alle nochmal erklärt, wie sie heißen und dann gibt es noch eine Leseprobe zu Rai, was wohl so mit einer der wenigen komplett gemalten Comics sind. Ich habe keine Ahnung, wie lange die das durchhalten, weil das wahrscheinlich sehr, sehr lange in der Produktion eben auch dauert. Dieser Event ist nur wirklich was für Leute, die Valiant jetzt in den letzten 2 Jahren auch verfolgt haben und mehr gelesen haben als beispielsweise nur Archer und Armstrong und Quantum and Woody. Und für Fans dieser beiden Serien gibt es dann demnächst auch noch dieses großartige Crossover The Delinquents, wo dann einfach Archer und Armstrong und Quantum und Woody in eine Heftserie reingepackt werden. Ich kann da dieser Werbung die Ziege nicht sehen. Die Ziege ist sowieso der beste Charakter in Quantum und Woody. Die ist hier irgendwie hier nicht drauf. Aber wie gesagt, das ist dieses Valiant First Free Comic Book Day Heft ist wieder eine von diesen typischen Leseproben. Aber mit sehr viel Hintergrundmaterial nochmal auch was diesen Event angeht. Ich glaube, wenn man Bock auf Valiant hat, kann einem das hier nochmal wirklich helfen. Ansonsten für jeden anderen ist es halt wirklich na, Quatsch. Ich wollte nämlich noch mal ein paar Sachen sagen zum Gratis-Comic-Tag grundsätzlich. Ich begleite den Event jetzt schon seit ein paar Jahren und ich beobachte eine Sache, so einen Trend, der sich tatsächlich durchzieht seitdem ist, gerade die deutschen Verlage, für die amerikanischen kann ich es nicht so wirklich sagen, weil das ist das erste Jahr, wo ich wirklich massiv auch amerikanische Free-Comic-Books mir eben geholt habe. Also für die deutschen Verlage kann ich einfach nur sagen, ich finde es beschämend, wie sehr die Verlage den Free Comic Book Day dazu nutzen, Werbung zu machen und nicht den Leuten einfach was zu schenken. Die Leute möchten was geschenkt bekommen. Die gehen dahin und erwarten, dass sie einen Comic geschenkt bekommen. Ilona sagte, zumindest werden die dummen Fragen weniger, dass Leute sagen, oh, heute ist gratis Comic-Tag, welchen gratis Comic kann ich mir denn von hier aus dem Laden aussuchen? Dass am Anfang wirklich gedacht wurde, also wo gesagt wurde, ich gehe in den Comic-Shop und darf mir was aussuchen. Tobias hat Zuckungen. Also, Tobias hat Gene! Tobias hat Gene! Tobias hat Gene! Und jetzt Max! Sehr gut! Sing es doch ganz einfach mit! Das kommt aus meinem Sport, deswegen eigentlich was ist denn los? Ich weiß. Also, ich habe jetzt irgendwie zum. Ja. Ich habe zum 4. Mal jetzt gerade das Comic durch diesen Tag gekriegt. Letztes Jahr habe ich es dann auch aktiv gemacht, so von wegen, ja, ich wusste, was der gerade Comic-Tag ist, davor die 2 Jahre. Du warst letztes Jahr auch Mittwoch auf unserer Tour schon, ja, letztes Jahr. Mhm. Und dann 2 Jahre habe ich halt nur im heimischen Comic Planet. Habe ich mitbekommen, oh, gratis Comics. Und dann sind ich und mein Cousin runtergegangen und genau diese Frage hat René gestellt. Ilona, was für Comics darf ich mir jetzt aussuchen? Und die hat einen Hals gekriegt. Es ist wirklich so, weil die Frage kommt nicht nur einmal, die kommt 20.000 Mal. Leute, die einfach dann denken, oh, gratis Comic-Tag, gar nicht erst gucken, was ist wirklich da angesagt, weil es vom Event selber nicht vernünftig kommuniziert wird. Das Problem am Gratis-Comic-Tag ist folgender, nämlich der Gratis-Comic-Tag funktioniert so. Die Verlage bestimmen ein Heft oder ein Material, was sie zum Selbstkostenpreis an die Einzelhändler weitergeben. Das heißt, die lassen das Heft drucken und zu den Druckkosten gibt der Verlag das an den Einzelhändler weiter. Das heißt, der kauft die Comics zu einem relativ günstigen Preis. Ich weiß nicht, wie da genau die Chargen sind oder wie da genau die Preise sind, kann ich nicht sagen. Aber der Einzelhändler bezahlt das. Und er gibt die Gratishefte dann gratis weg. Deswegen heißt es gratis Comic-Tag. Jemand, der mit einem Comic-Heft noch nie Berührung gekommen ist, geht dann dahin und sagt, oh, es gibt was umsonst, ich gehe mal gucken. Und nimmt sich, was nehme ich denn jetzt hier mal so, jetzt einfach mal hier raus. Das ist irgendwas, was mich total aufgeregt hat. Nö, das ist es nicht. Egal. Nimmt sich auf jeden Fall irgendein Heft, wo eine nicht abgeschlossene Geschichte drin ist und denkt dann, ja, Moment, das ist ja kein Comic-Heft, das ist ja eine Werbung, das ist eine Leseprobe. Und wenn du bei uns in den Comic Planet reinkommst, dann findest du vorne, ganz vorne am Tisch Richtung Kasse, immer auch die Leseproben, wo auch drin steht, bitte bedient euch, bitte nehmt's mit, weil das ist Papiermüll. Der Comic Planet kann mit den Heften nichts mehr anfangen, das sind wirklich Leseproben. Ne, jeder größere Comic-Verlag macht diese Kataloge, wo zwei, drei Seiten drin sind von der Serie und so weiter und so fort. Diese Leseproben bekommst du das ganze Jahr über. Und auch so, dass der Verlag, dass der Comicladen da nichts für bezahlt, weil es ist Werbung. Panini geht also hin, gerade mit diesem Pokémon-Heft und sagt, so, weiß ich nicht, was haben wir denn noch? Wir haben noch Ressourcen für ein weiteres Heft. Wo können wir noch Werbung für machen? Ach komm, hier Pokémon funktioniert immer ganz gut. Zack, machen wir noch dieses Pokémon-Heft. Da ist keine abgeschlossene Geschichte drin. Und der Leser, der in den Comic-Shop reinkommt, fühlt sich einfach verarscht. Das macht er ein Jahr mit. Besonders wenn man jetzt guckt bei uns im Rheinhänser Comic-Planet, darf man in der Regel so zwei Hefte mitnehmen. Erwischt zweimal so eine Leseprobe. Macht das im nächsten Jahr noch ein zweites Mal mit, kriegt wieder nur eine Leseprobe, eine unabgeschlossene Geschichte, die nicht befriedigend ist, und sagt dann, das dritte Jahr komme ich nicht mehr wieder. Das interessiert mich nicht. Ich kriege ja nur Werbung, ich kriege ja nur Altpapier. Und schmeißt die Hefte dann hinterher tatsächlich auch weg. Was ich niemals machen würde, unabhängig davon, weil es ist halt wirklich eine Sache, für das jemand bezahlt hat. Ilona hat mir gesagt, der Andrang ist in den letzten 5 Jahren tatsächlich stark zurückgegangen. Der junge Mann, der, ich habe den Namen jetzt gerade nicht, in Münster sagte, auch normalerweise die erste Welle um kurz nach 10, sobald der Laden aufmacht, ist wesentlich, war sonst immer viel länger, dass da viel mehr Leute reingegangen sind. Der Einzige, der wirklich vom Free Comic Book Day im Moment gar nichts mehr hat, ist der Einzelhändler. Die Leute kommen auch nicht mehr wieder, weil die wollen einfach nur was geschenkt haben. Sie wollen einfach nur was umsonst haben. Wenn ich einmal die Woche im Comic Planet, ich bestelle da meine US-Hefte, ich bestelle da meine deutschen Hefte, ich kriege da jeden Monat mein Spider-Man-Heft, ich habe da ein Abo-Fach, alles Mögliche. Ich bin Stammkunde. Wenn gerade das Comic-Tag ist und der Flyer liegt aus, dann mache ich meine Kreuze so viel, wie ich möchte und dann ist das in Ordnung. Aber die Leute, die da hingehen und was geschenkt haben wollen, was umsonst haben wollen, die kommen im Normalfall nicht wieder. Sondern nur die Stammkunden, die sowieso da sind, die machen dann ihr Fach leer, weil jetzt haben sie mal einen Grund, zum Comic Planet zu gehen, sagen nochmal Hallo und gehen dann wieder. Aber der normale Leser, oder nicht mehr der normale Leser, sondern der normale Mensch, der von der Straße kommt und sagt, oh, ich soll hier an Comics rangeführt werden, der holt sich sein Geschenk ab und kommt das restliche Jahr bis zum nächsten Gratis-Comic-Tag nicht wieder. Und der Einzige, und ich sage das jetzt ganz, ganz drastisch, und das mag böse klingen, und manche Leute hassen mich für meine Wortwahl, der Einzige, der in den A** gefickt ist, ist der Einzelhändler. Weil dafür, dass da Leute das Geschenk abholen, zahlt der tatsächlich Geld an den Verlag. Für den Verlag ist das bezahlte Werbung, das heißt gedruckte Werbung, die der Verlag noch bezahlt gekriegt, also der Comic-Verlag selber geht da plus minus null raus, hat vielleicht noch ein paar Personalkosten, weil Leute ja auch das Ding zusammenstellen müssen, redaktionell. Aber das war's dann auch. Im Zweifelsfall nimmt man einfach irgendwas Fertiges, macht das Format noch mal ein bisschen kleiner auf dieses gratis Comic-Format und hat damit nicht viel Arbeit. Der Einzige, der wirklich nichts davon hat, ist wirklich der Comic-Einzelhändler. Und das muss anders werden. Da sind die Verlage auch meiner Meinung nach, vor allem auch in der Kommunikation nach außen hin, gefragt, zu sagen, wir sorgen einfach dafür, dass unser Programm zum Gratis-Comic-Tag abwechslungsreicher wird, dass wir nicht nur die Verwertung haben vom letzten Jahr von Marvel und DC. Ich meine, okay, Panini hat kaum eine andere Wahl. Aber man könnte, und das haben auch schon die Jungs bei den Comic-Cookies vorgeschlagen, gerade bei den kleineren Verlagen einfach mal hingehen und sagen, so, wir haben hier Epsilon, wir haben die und die deutschen Zeichner an der Hand. Bei Epsilon ist beispielsweise, Themel ist bei Epsilon, ist eine, ich meine, sie käme aus Köln, ist eine Webcomic-Künstlerin, die jetzt vor zwei Jahren oder so oder vor einem Jahr den ersten langen Comic rausgebracht hat, die könnte was zeichnen. Holzhof Comics hat in den letzten Jahren auch mitgemacht, die haben dann auch so ein bisschen ja, so auch so ein Verlagsprogramm gemacht, so der Zeichner ist für uns tätig, da haben sie eine Seite von dem gemacht, von dem und dem und dem. Der einzige Verlag, der es in meinen Augen dieses Jahr komplett richtig gemacht hat, war U Comics. Die haben sich ein Thema ausgesucht, nämlich 1984, 30 Jahre nach 1984, und haben thematisch dazu neue Geschichten hergestellt oder eine alte Geschichte dazu ausgewählt. Das ist der einzige Verlag von 30 Heften, das einzige Heft, wo sich die Leute Gedanken gemacht haben, was mache ich dieses Jahr zum Gratis-Comic-Tag? Und das ist beschämend. Ich fand das von DC auch nicht schlecht. Ja, gut, aber ich meine, damit haben sie das, was du selber gut findest, ist eine Sache. Was deinen eigenen Geschmack trifft, was deine eigenen Interessen widerspiegelt, ist eine Sache. Panini hat sich aber keine Gedanken darüber gemacht, was sie dieses Jahr machen, sondern haben einfach nur ein Heft von dem, was sie sowieso demnächst im Sammelband veröffentlichen werden oder in einer laufenden Serie, einfach schon mal gratis als Leseprobe zum Anfüttern veröffentlicht. Und das hat U Comics nicht gemacht, sondern hat teilweise Material extra für dieses Heft produziert. Und das ist, finde ich, von den Verlagen, das waren mehrere Verlage, deutsche Verlage, große Verlage, bekannte Verlage, langjährige Verlage, hat kein anderer Verlag meiner Meinung nach geschafft. Was war euer deutsches und danach euer amerikanisches Highlight, was ihr mitgenommen habt? Ich würde sagen, fangen wir mit Steffen an. Also auf der deutschen Seite sind meine Highlights in dem Fall U Comics aus den eben genannten Gründen und Lucian Engelhardt. Und als drittes habe ich noch eben den Probeband zu Strangers in Paradise. Den fand ich sehr schön. Auf amerikanischer Seite fand ich den Beitrag von Red 5 Comics cool. Allerdings auch nur da den neue Geschichte von Bodhi Troll. Als zweites fand ich The Tick von New England Comics gut. Und jetzt muss ich mir echt nochmal ein drittes US-Heft hier raussuchen, was ich gut fand. Das ist gar nicht mal so einfach. Ah, doch hier. Von IDW, Transformers vs. G.I. Joe. Weil mir das optisch sehr gut gefallen hat. So, okay. Dann Max. Oder hast du schon rausgesucht, mach du jetzt erst. Okay, dann würde ich sagen, also bei mir habe ich auf Platz 3 hätte ich hier Rocket Raccoon aus der amerikanischen Seite. Auf Platz 2 hätte ich dann DC's Future End. Mhm. Und auf Platz 1 habe ich dann Guardians of the Galaxy, weil mir das persönlich am meisten gefallen hat. Hat mir weitergeholfen. Ich habe ein bisschen die Guardians of the Galaxy kennengelernt. Das war für mich ganz gut. Auf Platz 3 bei den deutschen gerade Comic Tag 2014 habe ich dann Simpsons Comics für Unge. Mhm. Ich kann die Geschichte noch nicht, war witzig. So, auf Platz 2 habe ich dann den Marvel-Beitrag Infinity. Hat mir einen kleinen Einblick darauf gegeben, was kommt. Und Forever Evil hat mir am besten gefallen, weil es mir sehr viel Spaß gemacht hat. Okay, so kann ich sagen. Ja. Dann Max nochmal. Auf der englischen Seite habe ich keine Reihenfolge. Da hat mir einmal Street Fighter sehr gut gefallen. Waren nette Geschichten zu den Charakteren, auch sehr gut gezeichnet halt. V-Wars war ein interessantes Vampir-Szenario. Und sie glitzern nicht! Ja! War so schön. Wenn Vampire mal nicht glitzern. Ja, und dann Shigeru Mizukis Showa History of Japan war auch sehr interessant. Mhm. War ganz schön, so eine Perspektive auf den Zweiten Weltkrieg von der Verliererseite zu haben. Okay. Auch das sehr interessant präsentiert. Genau. Und dann, egal. So, also auf deutscher Seite war von Gratis Comic Tag mein Favoriten auf Platz 3 einmal die Sternbande, halt diese Geschichte über Palästina und diese Widerstandsbewegung. Hatte ich vorher noch nie drüber gehört. Okay. Würde ich gern weiterlesen. Ich hatte, glaube ich, gerade gar nicht gefragt oder weiß nicht, ob wir es geklärt haben. Würdest du das weiterlesen? War das ja auch nur ein Teil der Geschichte? Haben wir das geklärt? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Ich würde das gern weiterlesen, okay. Habe ich ja gerade gesagt. Und dann auf Platz 2 ist Attack on Titan. Der Manga, auf jeden Fall sehr interessant. Kann absolut verstehen, wieso es da diesen Hype darum gibt. Okay. Und dann auf Platz 1, total verdient, Richard Löwenherz. Bei den Comic will ich auf jeden Fall weiterlesen, was die weiter mit den Kreuzzügen anfangen will. Vor allen Dingen, da ist ja auch so ein bisschen Mystery darum, irgendwie ein übernatürlicher Aspekt und so ein Kommentar über Glaubenskriege und alles. Ist absolut interessant präsentiert, super gezeichnet. Ja. Das Lob geht dann in Richtung Jane Rohleder, der da wahrscheinlich ein gutes Händchen bei der Veröffentlichung gehabt hat. Weil das ist ja Dani Books und Dani Books ist einer der Verlage, die momentan richtig steil nach oben gehen, was die Lizenzverlage angeht. Was mir jetzt tatsächlich aufgefallen ist, So, ich habe das ja nicht ohne Grund, dass man mit den Top 3 wollte mal gucken, wie so die Geschmäcker sind. Mhm. So, mir ist aufgefallen, er hat hier sehr viel Geschichtliches und was auch etwas weiter weg von dem Mainstream geschehen ist, was Comics angeht. Du hast einen sehr bunten Mix, du hast Oldschool dabei, du hast gute deutsche Kost. Und ich habe irgendwie so genau das, was ich erwartet habe. Ich habe genau den Mainstream-Shit, den es dann in amerikanischen und deutschen Ausgaben gab. Aber ich meine, für alles muss es eine Zielgruppe geben. Mhm. Und ich denke, du fängst auch gerade erst an, Comics zu lesen und bist gerade erst dabei, dich mit den Superhelden zu beschäftigen, die gerade für dich greifbar sind. Irgendwann wirst du an den Punkt kommen, wo du was anderes möchtest, wo du genau wie Max und wie ich dann anfängst, links und rechts zu gucken. Und nicht, dass ich hier keinen Mainstream-Superhelden hätte, weil The Tick ist eigentlich, auch wenn es Underground ist, ein relativ bekannter und erfolgreicher Charakter. Ich sag und halt, auch Strangers in Paradise. Und ich meine, über Transformers und G.I. Joe muss ich nichts sagen, das ist Werbung für Spielzeug. Ne? Ich sage ja Oldschool, weil auch du hast ja auch die ganze Hintergrundgeschichte. Ich sage, du hattest so einen bunten Mix da ganz richtig. Aber insgesamt, ich meine, das ist für einen Comicleser, der so vom Kino kommt und dann anfängt Comics zu lesen, ist das nichts Verwunderliches. Im Gegenteil, nichts anderes hätte ich jetzt erwartet. Und das ist überhaupt nicht negativ gemeint. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Da in Köln gemacht haben, hat den Aufwand nicht wirklich gerechtfertigt. Ne? Also, dass wir irgendwie bis nach Köln gefahren sind, uns irgendwie zweimal verfahren haben, dann in Köln noch verlaufen haben und so weiter und so fort, nicht wussten, wo wir hin mussten. Das war ein Aufwand, also dann für die paar Comics und die paar Läden, die wir da gesehen haben, das war es meiner Meinung nach nicht wert. Ich weiß nicht, wie Pin-Up-Comic hat es schon rausgerissen für mich. Ja, nach hinten raus ein bisschen hat Pin-Up das rausgerissen durchaus, aber insgesamt war es die Mühe nicht wert, sehe ich zumindest so. Weiß nicht, Max, wie siehst du das? Ja, ich finde auch, so dieses Comic-Shop so auf dem Niveau findet man bestimmt auch nochmal irgendwo anders, ne? Ja. Sehe ich nämlich genauso. Ja. Tobi, was sagst du dazu? Bis nach Köln dafür zu fahren, hat's nicht gelohnt. Ja. Da gebe ich dir recht, das Wetter hat uns auch einen Strich durch die Rechnung gemacht, sonst wären wir auch nochmal von der Stimmung her etwas anders drauf gewesen. Ich glaube schon. Weil dieses Regenwetter am Ende ging mir so dermaßen auf den Sack. Also du warst halt ja klatschen lassen, ne? Meine Socken, ich hätte damit Buttersocken zum Leute schlagen können, ey. Sie ist härter. Aber Pin-Up Comics war ein super Laden. Ja. Und allein für den Laden hat es sich schon mal gelohnt, bis nach Köln zu fahren. Theoretisch wäre das Wetter anders gewesen, hätte man direkt den Weg nach Köln gefunden und hätte sich ganz anderen Scheiß sparen können. Den Laden in der näheren Umgebung und ich hätte noch weniger Budget als sonst. Also der Laden, da konnte ich richtig gut drin stöbern, hat mir nicht genug Zeit für leider. Und ich bereue es auch, ich meine, das hört man in der letzten Sendung, ich bereue es gesagt zu haben hinterher, na komm, wir laufen, da vorne ist der Kölner Dom. Ich hätte halt einfach nicht berechnet, dass der Kölner Dom so scheiße groß ist. Das habe ich doch gesagt. Ja, ich weiß. Ich hätte es auch sehen müssen, weil der Kölner Dom war auch ein bisschen so hinter so einer Nebelwolke. Allein daran hätte ich sehen müssen, dass der Kölner Dom einfach fucking weit entfernt war. Das war, wenn wir nach oben geguckt haben, ich stand vor dem Kölner Dom, ich habe einen Nackenspasch. Bastik gekriegt davon. Ja, das ist richtig hoch, der Laden. Also das machen wir nicht nochmal. Also, wir hätten einfach stumpf U-Bahn fahren müssen. Dann wären wir, glaube ich, in 5 Minuten wieder am Bahnhof gewesen oder so. Und trocken. Aber als wir losgelaufen sind aus der Ritterstraße, hat es ja auch gerade erst so ein bisschen angefangen zu regnen. Und ich meine, wir sind ja nicht aus Zucker. Und dann habe ich gedacht, komm, laufen wir halt. Und das so heftig angefangen hat zu pissen, da kann ja keiner mit rechnen. Das Schlimmste an der ganzen Sache war, ich war natürlich dann auf dem Rückweg von der Ritterstraße Richtung Bahnhof, da war McDonald's. Hab mir natürlich meinen Burger geholt. Und du isst nicht da. Warum hast du nicht da gegessen? Und Pommes. Und packst es dir in die Tasche. So, ich pack es in die Tasche, denk mir so, kannst du beim Bahnhof essen? Hast noch Zeit. Tobi, du hast ja noch Zeit. Und was schon passiert, deine Tasche ist noch ein bisschen regenfest. Ja, ich hab dann im Zug dann irgendwann meine Pommes gegessen und dachte, die Cola hätte ich mir sparen können, weil die Pommes waren sowas von feucht. Es hat so in die Pommespackung geregnet. Ey, die schwitzen ja auch unglaublich, weil die ja heiß sind. Ich glaube, also die war irgendwie so ins tote Meer kippen können und salziges Wasser. Die Pommes hatten keine Konsistenz mehr. Ja, aber auch bitte nicht so Schlabber-Pommes-Pimmel. Schlommes. So ein Indiana Jones Pommes-Beitsche. Wir sind mehrfach fast in falsche Züge eingestiegen, haben Züge verpasst aus Dummheit, sind. Ich glaube, wir haben in Duisburg, hätten wir umsteigen müssen. Also sind wir umgestiegen auf der Rückfahrt und alle anderen steigen um und wir sitzen da. Und ich sage, Tobi, müssen wir in Duisburg nicht umsteigen? Ja, ja, wir sind in Duisburg. Dann und so, und stand in einer Zugrenne Richtung Münster. Aber das gucken wir beim nächsten Mal auf jeden Fall nochmal. Also ich hatte ja mir jetzt die Gedanken gemacht, dass wir vielleicht das nächste Mal einfach wirklich uns den Plan machen. Wir fahren nach Dortmund, da waren ja auch mehrere Comicläden. 4, habe ich schon mal auf den ersten Blick gesehen. Richtig. Und sparen uns dann den Weg bis ganz nach Köln, weil ich habe wirklich unterschätzt, wie weit Köln im Süden liegt. Das habe ich echt nicht bedacht. Und Dortmund liegt knapp Stunde, eineinhalb Stunden Zugfahrt weg. Richtig, und das kannst du locker erreichen. Wir hatten auf beiden Fahrten, sowohl auf der Hinfahrt als auch auf der Rückfahrt, besoffene Fußballfans. Wobei die auf der Rückfahrt relativ gesittet waren, weil die Mannschaft hatte verloren. Wenn ich mir vorstelle, dass Werder Bremen an dem Wochenende gewonnen hätte, dann hätten wir wahrscheinlich auf der Rückfahrt keine ruhige Sekunde gehabt. Es ging um die hätten Europa das gekriegt. Weißt du, die ausgerastet, wenn die europäisch internationaler Fußball gespielt wieder. Hallo? Hätten die uns nicht antun können. Das wäre, dann hätte ich wahrscheinlich jedes Mal, wenn ich einen Fußball gesehen hätte, wäre ich zum Hulk geworden. Gut. Ja, wir haben nicht so lange gebraucht, wie wir gedacht haben. Trotzdem haben wir es jetzt auch ein bisschen eilig. Gibt es noch irgendwas, was wir jetzt noch vergessen haben zu sagen? Möchte noch irgendwer was sagen, bevor er hinterher wieder rumheult? Max, du kannst das besonders gut rumheulen, weil du irgendwas nicht gesagt hast. Möchtest du noch etwas sagen? Ja, kann ich mir nochmal die Marvel-Hefte ausleihen? Das hättest du auch einfach sagen können, nachdem das vorbei ist, dann hätte ich sie dir mitgegeben. Aber gut, ist noch vorhin. Bleib drin, egal. Tobi, wie kann man uns erreichen? Man kann uns einmal erreichen. Auch Twitter @nerdnerdnerd_de. Dann kann man uns erreichen bei adn@nerdnerdnerd. Unsere E-Mail ist nerdnerdnerd.podcast@gmail.com. To the Gmail. Da musste ich kurz mitmachen. Dann erreicht uns auf Facebook. Gibt mal einen Nerd-Nerd-Nerd-Podcast und dann kann man auch noch einen netten Kommentar auf nerdnerd.blogsport.en gehen. Das ist aber immer noch nicht Blogsport, das ist immer noch Blogsport. Ich hab Blog gesagt. Du hast Blogsport gesagt. Sag immer Blog. Du sagst immer es wird Blotsch. Besser. Es ist besser. Also eigentlich sollten wir unseren Blog wirklich nach Blogsport legen. Also das ist langsam. Steffen, ich sag gern Blotsch. So, unser nächster Podcast heißt auf jeden Fall Blotsch. Das habe ich jetzt schon mal beschlossen. Wir packen unsere Hefte ein, weil hier liegt alles voller Comics. Das ist ein Bild für packe meine Tasche und darin packe ich ein. Forever Evil, Infinity, jetzt mache ich das aus. So, tschüss. Ich finde übrigens das, auf Wiedersehen. Tschüss. Ich will dein Regal. Ich will es haben. Ich will der Eigentümer sein. Ich will es besitzen. Ich will es besitzen. Ach bitte, schenk es mir. Gib mir dein Regal. Ich will dein Regal. Ich will es haben. Mathematik. Und darin meine Mathebücher stapeln. Ich rechne gerne Sachen aus. Besonders gerne Längeneinheiten. Doch du gibst es mir nicht und dafür hasse ich dich. Ich will es überhaupt nicht. Dein Scheißregal ist mir scheißegal. Steck dir dein Regal doch sonst wohin. Ich will sie haben, gib sie mir. Gib mir deine Seele, ich will sie haben. Mathematik.